Halleluja. Preist den Herrn. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Herzlich willkommen zum Herrlichkeits- und Wundergottesdienst heute Morgen hier im Glory Life Zentrum. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr trotz der Vollsperrung der Straße nach Silmingen euren Weg gefunden habt. Also ihr wisst jetzt, das wird wahrscheinlich während des Sommerferien so sein, weil sie da einen neuen Radweg bauen. Also ihr müsst über Bernhausen ausweichen, ist aber kein großer Umweg. Ihr könnt direkt, wenn ihr nach Bernhausen reinkommt, gleich an der ersten Ampel gleich rechts fahren, am Fleinsbach entlang durchs Wohngebiet durch. Und dann kommt ihr direkt da unten raus. Ja? Also es ist kein großer Umweg, wenn man weiß, wie man es machen muss. Okay, aber ihr habt es geschafft trotzdem. Also herzlich willkommen. Seid ihr bereit, in den Raum der Herrlichkeit und der Heilung heute Morgen einzutauchen? Wer ist bereit? Halleluja, in diesen Raum des Übernatürlichen, in diesen Raum der Herrlichkeit Gottes, in diesen Raum seines Wirkens einzutauchen heute Morgen. Halleluja. Wisst ihr, es heißt in 1. Korinther 16, 9 heißt es, das sagt Paulus, und er spricht und er sagt, eine große und wirksame Tür ist mir geöffnet worden. Und natürlich, wenn du es im Zusammenhang liest, stellst du fest, die erste Bedeutung ist die, dass er meint oder dass er damit sagen will, eine große und wirksame Tür, das Evangelium zu verkünden, ist ihm geöffnet worden. Also in verschiedenen Orten das Evangelium zu predigen. Aber du könntest es auch im übertragenen Sinn sagen, du könntest sagen, eine große und wirksame Tür ist uns geöffnet in den Raum der Herrlichkeit und der Wunder. Im Geist, durch Jesus Christus. Amen. Er ist die Tür. Halleluja. Gib mal ihm die Ehre. Jesus ist die Tür. Halleluja. Durch ihn haben wir freien Zutritt in diesen Raum der Herrlichkeit und der Wunder. Und deswegen wollen wir einfach durch diese Tür heute Morgen eintreten in diese Dimension und eintreten in diesen Raum, weil es ist eine große und eine wirksame Tür. Das heißt, da ist Wirksamkeit in dieser Tür. Da ist Wirksamkeit zur Heilung. Da ist Wirksamkeit zur Freisetzung. Da ist Wirksamkeit zur Transformation. Da ist Wirksamkeit zur Veränderung. Da ist Wirksamkeit in dieser oder hinter dieser wirksamen Tür. Und diese Tür ist Jesus. Und heute gehen wir durch diese Tür durch. Amen. Seid ihr da dabei? Halleluja. Wie gehen wir durch diese Tür durch? Da habe ich dir auch noch einen Bibelvers dazu. Nämlich Psalm 100, Vers 4 bis 5, wo es heißt, zieht ein in seine Tore mit Dank, in seine Vorhöfe mit Lobgesang. Preist ihn, dankt seinem Namen, denn gut ist der Herr, seine Gnade ist ewig und seine Treue von Geschlecht zu Geschlecht. Mit anderen Worten, wir treten ein durch die Tür, in seine Tore, mit Dank, in seine Vorhöfe, mit Lobgesang. Wir treten ein mit Lobpreis und Anbetung. Amen. Und das Wort sagt in zum Beispiel 2. Chronik 20, Vers 20 ist ein starkes Beispiel, sagt uns das Wort, dass in dem Moment, wo Josaphat vor seiner Armee her die Lobpreiser aufgestellt hat und sie begannen den Herrn zu loben und zu preisen, da geschah was? Wer weiß es? Die Feinde haben sich alle gegenseitig umgebracht. Verwirrung im Lager des Feindes. Amen. Wie viele von euch wollen gerne Verwirrung im Lager des Feindes sehen? Halleluja. Und Klarheit im Lager Gottes. Amen. Heilung, Gesundheit, Klarheit, Stärke im Lager Gottes. Amen. Und es passiert in dem Moment, wo wir den Herrn loben und preisen. Halleluja. Da passiert es. Da passiert etwas in der unsichtbaren Welt. Erwartet es. Weißt du, sei heute Morgen wirklich wie diese Josaphat-Lobpreiser. Die wurden direkt vor die Armee gestellt und dann haben sie mit voller Power, yay, den Herrn gepriesen und gelobt und haben gar nicht geschaut, was passiert, aber während sie gepriesen und gelobt haben, wurden die Feinde einfach vernichtet und geschlagen. Amen. Sieh das im Geist geschehen, indem du den Herrn lobst und preist. Sieh im Geist wirklich alle deine Feinde fallen. Vielleicht bist du hierher gekommen, weil du ein Wunder brauchst, weil du vielleicht ein starkes Leiden hast oder ein großes Problem hast oder was auch immer. Im Geist sieh es in dem Moment, wo wir ihn jetzt loben und preisen. Sieh wirklich diese Probleme fallen. Sieh diese Dinge wirklich sich auflösen. Sieh die Dämonen gegeneinander losgehen und sich gegenseitig fertig machen. Alles, was dich geärgert hat, hört auf, dich zu ärgern und ärgert sich gegenseitig. Amen. Sieh das so, während du den Herrn lobst und preist, sieh das, wie das geschieht. Sieh das, wie die Probleme sich erledigen. Sieh das, weißt du, schau nicht auf dein Problem, sei nicht fokussiert. Das ist kein Lobpreis, wenn wir uns im Lobpreis aufs Problem fokussieren und ständig nur denken, oh ja, wann wird mir die Hand aufgelegt, damit ich geheilt werde oder wann empfange ich meinen Wunder, da verkrampfst du dich nur. Nein, der Schlüssel ist, du preist und lobst ihn, du ziehst ein in seine Tore mit Dank, in seine Vorhöfe mit Lobgesang. Du preist und lobst ihn, und indem du ihn lobst und preist, siehst du im Geist die Feinde fallen. Amen. Und es fällt ab von dir und du lässt es los und du lässt es fallen und du lässt es hinter dir und du schaust nicht mehr drauf. Amen. Seid ihr da bereit heute Morgen? Halleluja. Weil es ist wichtig, weißt du, wir wollen wirklich gemeinsam so sein wie Josaphats Armee. Weil wenn jeder von uns nur so herumwandert und irgendwas vor sich hin denkt und gleichzeitig noch seine Lippen bewegt und irgendwie mitsingt, weißt du, dann passiert gar nicht viel. Aber wenn wir wie ein Mann aufstehen und wenn wir wie ein Mann sagen, jawohl, wir loben und preisen den Herrn, wir schauen nicht auf das Problem, wir schauen nicht auf die Not, wir schauen nicht auf die Angst, wir schauen auf nichts davon, sondern wir loben und preisen den Herrn von ganzem Herzen, dann sehen wir im Geist, wie der Feind fällt. Amen. Halleluja. Preist den Herrn. Also, jetzt geht's gleich los. Aber bevor wir durchstarten, noch ganz kurz. Wir haben ein Geschenk, kleines Geschenk für alle die zum allerersten Mal in einem Glory Life Gottesdienst sind. Wenn du also zum allerersten Mal in einem Glory Life Gottesdienst bist, streck einfach kurz deine Hand aus, sodass die Ordner sehen können. Ja, herzlich willkommen hier da drüben. Gebt ihnen mal einen kräftigen Applaus überall da. Halleluja. Haltet einfach eure Hand so lange ausgestreckt, bis die Ordner mit den Geschenken bei euch sind, weil das sind einige Hände noch, die noch ausgestreckt sind. Also haltet es so lange ausgestreckt, bis die Ordner bei euch sind, bis sie überall durch sind. Und dann bekommt ihr euer Geschenk. Ist noch jemand, der noch ein Geschenk braucht? Ich meine, dem noch eins zusteht, wollte ich damit sagen. Halleluja. Für die Geschenke Gottes machen wir uns jetzt bereit. Jetzt stehen wir nämlich auf zusammen und wir preisen und loben ihn mit dem Lobpreisteam, wie die Sänger Josaphats, volle Kanne. Schau auf nichts anderes. Schau nicht auf die Menschen um dich herum. Schau nicht auf das, was irgendjemand denkt. Schau nicht auf irgendwas. Schau nicht da, wie du dich fühlst oder was vielleicht noch Symptome sind oder was auch immer. Schau nicht darauf, sondern preise den Herrn mit deinem ganzen Herzen und du wirst sehen, wie deine Feinde fallen. Amen. Los geht's. I just can't get. Bagger. Ich weiß nicht warum Bagger, aber die haben richtig die Wunder hergefahren. Und da war ein Brummen und ein Machen wie auf einer riesen Baustelle. Und diese Wunder sind wirklich also hergefahren und geschaufelt worden mit riesigen Baggern. Also es sind genügend Wunder da, die wir uns heute Morgen pflücken können. Noch abräumen. Was du nicht mitnimmst, nehme ich mit.

ein Strom der Heilung voll fließt aus deinem Heiligtum zu uns. Und ich danke dir, Herr, dass du unsere Leiden getragen hast, damit wir heil sind. Danke, Herr. Danke, Herr. Nimm diesen Strom einfach auf. Danke, Herr. Thank you. Danke, Herr. Danke, dass du alles vollbracht hast und dass alles möglich ist in dir. Sag mal zu deinem Nachbarn, alles ist möglich in Jesus. Gesehen, wie er den Kraftregler so hochgedreht hat. Seine Kraft ist da, um uns zu befreien, um uns zu heilen. Er ist voll da. Schon in der Wahrheit. the name that I know than Jesus. There's no greater name that I know than Jesus. There's no greater name. Heute Morgen, Jesus, wo wir deinen Namen groß machen. Du hast gesagt, wenn zwei oder drei versammelt sind in deinem Namen, das heißt, wenn sie deinen Namen groß machen, wenn sie dich groß machen, wenn sie dich anbeten im Geist und in der Wahrheit, dann bist du mitten unter ihnen, dann bist du hier. Danke, Jesus, dass du durch deinen Geist hier bist heute Morgen. Wie du vor 2000 Jahren hier warst, als du das Evangelium des Reiches Gottes gepredigt hast und jede Krankheit und jedes Gebrechen unter dem Volk geheilt hast. Und die Kunde von dir ging hinaus in das ganze Syrien damals, heute Deutschland, Österreich, Schweiz, Europa, die Welt. Und sie brachten zu ihm alle Leidenden, die mit mancherlei Krankheiten und Qualen behaftet waren, und Besessene und Mondsüchtige und Gelähmte. Und er heilte sie. Danke, Jesus, dass du hier bist heute Morgen, der Herr, unser Arzt. Der Herr, der uns verwandelt. Geistlich, seelisch und körperlich. Oh, wir stehen in deiner Gegenwart. Wir stehen in deiner Herrlichkeit. Geh einfach mal ganz bewusst im Geist wirklich einen Schritt in seine Herrlichkeit hinein. In diese Gegenwart von Jesus selber. In diese Gegenwart des Arztes. In diese Gegenwart des Heilandes. Ja, der Heiler ist der Heiland. Tritt ein in diesen Raum. Lass uns es singen. I stand in your glory. Halleluja. Oh. Shakaramando sadarara. Halleluja. Schau auf ihn. Yeah. empfangen von dir, Herr. Wir empfangen von dir heute Morgen, Heiliger Geist. Wir empfangen von dir, Herr. Danke, Herr, dass in deiner Herrlichkeit ein Aufleben ist, Herr. Danke, dass in deiner Herrlichkeit ein Aufatmen ist. Ich sehe, jemand wird berührt heute Morgen. Du hast unter diesem chronischen Fatigue-Syndrom gelitten, diese bleierne Müdigkeit über Monate teilweise. Und heute Morgen trittst du ein in diesen Raum der Herrlichkeit Gottes, in diesen Raum der Freiheit, in diesen Raum des Lebens. Oh, und du empfängst von ihm. Und du wirst transformiert von innen nach außen. Oh, wenn dich das betrifft, streck einfach deine Hände aus, gerade jetzt in diesen Raum des Lebens, der Freiheit, der Frische. Oh, oh, danke Jesus, wir empfangen von dir. Halleluja, empfangen. Halleluja. Danke, Jesus. Das ist eine Frau, die wird geheilt von Myomen gerade jetzt. Diese Myomen lösen sich auf in der Herrlichkeit Gottes. Gerade jetzt, in dem Namen Jesus, streck dich einfach aus. Seine Gegenwart ist hier. Oh, seine Herrlichkeit ist hier. Seine Heilungskraft ist hier. Halleluja. Oh, Halleluja. Halleluja. Halleluja, Arthritis. Arthritis in Gelenken. Oh, das sind mehrere Personen mit Arthritis in unterschiedlichen Gelenken. Aber ganz besonders ist auch jemand da, du hast starke Arthritis in deinem rechten Knie. Und Gott berührt gerade jetzt dein rechtes Knie in seine Herrlichkeit. Schau auf ihn. Arthritis weicht aus unterschiedlichen Gelenken. Jetzt gerade, du kannst dich ausstrecken. Auch wenn ich nicht das ausrufe, was dein Zustand ist. Aber da ist Heilung gerade jetzt. Der Raum der Heilung hat sich geöffnet. Der Raum der körperlichen Heilung genauso wie der seelischen Freisetzung und Befreiung. Oh, jemand wird von Stress und Angstzuständen geheilt. Panikattacken müssen weichen jetzt in dem Namen Jesus. Oh, jetzt durch die Kraft des Heiligen Geistes. Oh, Halleluja. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Jemand ist hier oder schaut zu über Livestream und du hast ein Problem mit den Augen und du hast nicht damit gerechnet heute Morgen. Ja, du hast gar nicht daran gedacht. Du hast gedacht, naja, das ist Gott nicht so wichtig. Aber gerade jetzt berührt Gott deine Augen. Gerade jetzt berührt Gott deine Augen in dem Namen Jesus. Da ist Heilung, die freigesetzt wird, gerade jetzt in dem Namen Jesus. Oh, Shekaraman, jemand wird freigesetzt von einem Druck auf dem Ohr. Druck auf dem Ohr, das auch deine Hörfähigkeit beeinträchtigt hat. Du wirst gerade jetzt freigesetzt davon. Leg einfach deine Hand ganz schnell auf dein Ohr und sag, danke Jesus, ich empfange es. Halleluja. I receive. Oh, I receive. I receive. I receive. Auch Druck. So, wie so Schraubstock auf dem Kopf. In Jesu Namen. Weicht jetzt. Kann von der Halswirbelsäule kommen oder auch vom Kopf direkt. In Jesu Namen. Aber dieser Schraubgriff löst sich jetzt in dem Namen Jesus. Oh, I receive. Empfangen, Heiliger Geist von dir. Oh, Shekaramando do lobo sandarara. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, da ist ein Mann. Da ist ein Mann, 82 Jahre alt. Und du brauchst Heilung. Unter anderem auch, dass du wieder voll laufen kannst. Ein Mann mit 82 Jahren. Und du brauchst Heilung. Wenn du hier live im Gottesdienst dabei bist, dann komm einfach nach vorne. Wenn du über Livestream zuschaust, dann empfang gerade jetzt seine Kraft und seine Heilung. Und schreib uns einfach eine E-Mail an wunder@glorylife.de, dass du empfangen hast. Weil auch über Livestream kannst du seine Gegenwart empfangen. Das ist ein Mann, 82 Jahre alt. Und du brauchst Heilung. Unter anderem Heilung für dein Gehapparat. In dem Namen Jesus, empfang jetzt diese heilende, wunderwirkende Kraft. Empfang aus seiner Herrlichkeit. Empfang aus seiner Gegenwart. Halleluja. Halleluja. Eine 69-jährige Frau wird auch berührt. 69 Jahre alt. Du hattest Probleme mit der Brustwirbelsäule. Teilweise manchmal auch Atemschwierigkeiten deswegen. Halleluja. In diesem oberen Bereich. Wenn dich das betrifft, wenn du hier live dabei bist, dann komm einfach ganz schnell nach vorne, weil Gott berührt dich. Halleluja. Wenn du live dabei bist, komm einfach ganz schnell nach vorne. Bist du das? Bist du 69? Ja, komm her. Bist du auch 69? Du wirst in einer Woche 69, okay. Aber du hast auch Probleme mit der Brustwirbelsäule. Okay, du auch. Ja, okay, das sind sogar zwei Personen. Das ist ungewöhnlich, dass zwei in dem Alter da sind und das gleiche Problem haben. Kein Wunder, sagt mir das der Heilige Geist. Komm einfach hier nach vorne. Komm hier nach vorne. Halleluja. Danke, Heiliger Geist. Bei dir auch in der Brustwirbelsäule, ja? Bis runter. Aber hier auch. Ja, Halleluja. Streck mal deine beiden Hände aus. Du auch. Streck sie einfach mal so aus. Halleluja. Mach sie mal zusammen. Guck mal. Tu sie mal anwinkeln. Anwinkeln. Ja, da ist etwas unterschiedlich. Siehst du das? Da ist die Länge unterschiedlich. Das ist die Armlänge. Wie ist es bei dir? Mal anwinkeln. Anwinkeln. Okay, bei dir ist es gleich lang. Okay. Streck sie nochmal aus. Streck sie nochmal aus. Du auch. Halleluja. Locker lassen. Vater, genau, in dem Namen Jesus danke ich dir, Herr, jetzt für deine heilende, wunderwirkende Kraft, die jetzt durch diese Wirbelsäulen geht, Herr, in Jesu Namen, Herr. Brustwirbelsäule, Herr, jetzt durch, in dem Namen Jesus, bis zu den Füßen, Beinen, nach unten durch jetzt, in dem Namen Jesu Christi. Danke, Vater, oh, für komplette Wiederherstellung dieser Brustwirbelsäulen, Herr. Hier auch runter bis in die Lendenwirbelsäule und in die Beine, in dem Namen Jesus. Oh, auch diese Enge beim Atmen weicht jetzt in dem Namen und in der Autorität Jesu Christi. Jetzt was. Oh, free in Jesus' name. Oh, yes, Lord, Jesus. Oh, Jesus. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja, seine heilende Kraft ist hier. Du brauchst nicht mehr beten, sondern einfach empfangen. Einfach empfangen. So, da ist seine heilende Kraft. Nicht beten, sondern empfangen. Halleluja, in Jesu Namen. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Hebt sie mal auf. Halleluja. Ja, bringt sie mal nach oben. Halleluja. Halleluja. Wow, wow, wow, die heilende Kraft ist auf dir. Hattest du Schmerzen, als du herkamst? Hat es keine akuten Schmerzen, aber immer wieder kommen. Und auch Probleme mit dem Atmen. Halleluja. Nicht mehr wieder. Oh, nicht mehr wieder. Oh, touch her. Oh, touch her, touch her, touch her, touch her. Nicht mehr wieder. Oh, eine neue Wirbelsäule. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Heb sie auch mal auf. Oh. Wenn du hier im Raum bist und du brauchst ein Wunder, die heilende Kraft ist überall hier im Raum. Weißt du, du brauchst nicht eine spezielle Aufforderung, um zu empfangen, sondern du kannst empfangen aus seiner Gegenwart. Seine heilende Kraft ist hier. Hattest du Schmerzen, als du herkamst? Hattest du Schmerzen, als du herkamst? Wie ist es jetzt? Schau, test es mal. Wie ist es denn jetzt? Halleluja. Wie ist es denn jetzt? Ha? Was? Ist es besser? Sind die Schmerzen weg? Ja, Halleluja, da sagt immer Gloria, Gloria. Halleluja, danke Jesus. Halleluja, oh, nicht mehr wieder in Jesu Namen. In Jesu Namen, in Jesu Namen. Halleluja, oh, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Komm, lass uns den Herrn preisen, lass uns ihn anbeten. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, glaube, dass eine Familie da ist heute Morgen, mehrere Personen, und ihr braucht mehrere Wunder in eurer Familie, weil ich habe so eine Heilungsexplosion in einer Familie gesehen. Ich glaube, es sind mindestens 3-4 Personen. Ihr sitzt wahrscheinlich zusammen und ihr braucht nicht nur ein Wunder, sondern mehrere Wunder. Welche Familie betrifft es? Komm einfach nach vorne. Kommt einfach nach vorne. Eine Familie, die kommt nach vorne, wenn euch das betrifft. Kommt nach vorne. Ja, kommt nach vorne, wenn euch das betrifft. Kommt nach vorne als ganze Familie. Ja, ja, Halleluja. Kommt nach vorne. Kommt nach vorne. Halleluja. Danke, Jesus. Kommt nach vorne. Kommt nach vorne. Halleluja. Preist den Herrn. Halleluja. Seid ihr das erste Mal da heute Morgen? Okay. Ihr seid eine Familie. Vater, Mama, Tochter. Halleluja. Amen. Und ihr braucht mehrere Wunder. Wo brauchst du denn ein Wunder? Schmerzen im Brustbereich oder auf dem Brustkorb. Wow, du wurdest vorher schon angerührt. Ist schon weg. Merkst du es denn noch? Pass auf, ich muss mal auf den Mikro. Okay, aber du hast gerade gemerkt, dass du berührt worden bist, während du am Platz warst. Halleluja. Okay, preist den Herrn. Was brauchst du für ein Wunder? Hüfte, Knie und Rücken. Okay, Hüfte, Knie und Rücken. Was brauchst du für ein Wunder? Ich habe das dritte Mal in Folge einen gutartigen Tumor und im Moment ist der inoperabel. Du hast das dritte Mal in Folge einen gutartigen Tumor und der ist inoperabel jetzt. Genau, wenn man operieren müsste, müssten komplette Milz und Niere entfernt werden und ein Stück des Darms. Okay, das wollen wir nicht. In Jesu Namen. Halleluja. Danke, Vater. Nimm mal das Mikrofon. Halleluja. Ich danke dir, Vater, für diese Familie, Herr. Ich danke dir, Herr, dass du der Herr, ihr Arzt bist, dass du der wunderwirkende Gott bist, Herr. Halleluja. Und ich danke dir, Herr, du hast mir das gezeigt im Geist, wirklich eine Explosion der Wunder, Herr, in dieser Familie, Herr. In dem Namen Jesu Christi, Herr. Danke, Heiliger Geist, deine Wunderkraft jetzt frei in dieser Familie, in dem Namen Jesu Christi, Herr. Oh, wir sagen in dem Namen Jesus, Herr, dieser Tumor löst auf durch die Kraft des Heiligen Geistes, was Ärzte nicht operieren können, Herr. Du kannst es operieren, Herr. Oh, das löst sich auf jetzt in dem Namen Jesu Christi. Touch! Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus, für deine Wunderkraft. Danke, Jesus, für deine Wunderkraft. Danke, Herr, dass du diese Wirbelsäule in die Ordnung Gottes bringst, Herr, durch die kreative Kraft Gottes, Herr. Danke, dass diese gesamte Brustwirbelsäule, Halswirbelsäule, Lendenwirbelsäule jetzt in die Ordnung Gottes kommt, Herr. In dem Namen Jesus. In dem Namen Jesus. In dem Namen Jesus. Oh, in dem Namen Jesus. Oh, da ist Heilungsexplosion. Halleluja. Wer möchte Heilungsexplosion um sich herum erleben? Wer möchte erleben, dass Menschen um ihn herum heilende Kraft erfahren? Heilende Kraft erfahren. Wunderwirkende Kraft erfahren. Halleluja. Oh, danke, Jesus. Auch durch diese Familie. Und ich sage durch diese Familie auch. Wenn ihr anderen die Hände auflegen werdet, werden sie gesund werden. In Jesu Namen. Die heilende Kraft wirkt durch eure Familie. Die wunderwirkende Kraft Gottes wirkt durch eure Familie. Halleluja. Gebt mal Jesus die Ehre. Halleluja. Hebt ihn mal auf. Halleluja. Danke, Jesus. Oh, Shakaramam. Halleluja. Wow. Wow. Wow. Die heilende Kraft ist auf dir. Die ganze Wirbelsäule, Bandscheiben, Sehnen, Nerven, Bänder kommen in die Ordnung Gottes. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Hüftknochen, Knie in Jesu Namen. Alles in die Ordnung Gottes. Gesamte Gehapparat jetzt. Woo. Touch him again. Oh, er tut sein vollkommenes Werk. Woo. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Preis den Herrn. Danke, Jesus. Und Vater, wir sagen auch, dass diese Not sich nicht noch einmal erheben wird. In dem Namen und in der Autorität Jesu Christi. Vater, danke, dass du auch all das Trauma, all den Schmerz auf der Seele, all den Schock, all die Angst, Herr, auch dass du es berührst, gerade jetzt, Herr, in dem Namen Jesus, in ihrer Seele, in Jesu Christi Namen, Herr, danke für deine heilende, deine wunderwirkende Kraft. In Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. ein Neuanfang, ein Neustart. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Preis den Herrn. Wie heißt du? Ralf. Ralf, wie fühlt sich das an in deiner Wirbelsäule? Das Mikrofon. Wie fühlt sich das an? Ja, ein bisschen merke ich es noch in der Lendenwirbelsäule. Okay, was hat sich denn verändert jetzt? Ich kann jetzt noch nicht so viel merken. Es ist immer noch mal aufstehen tut, weh nach langem Sitzen. Okay, das heißt, du musst es über eine längere Zeit testen. Ja. Das war vor allen Dingen in der Lendenwirbelsäule. Genau. Okay, danke Jesus. Danke, Jesus, dass jeglicher Druck verschwindet jetzt in Jesu Namen. Danke für vollkommene Freiheit jetzt. In Jesu Namen. Jetzt. Halleluja. Halleluja. Wie fühlt sich das an? Gut. Gut. Hast du noch irgendwelche Symptome gerade jetzt aktuell? Ganz wenig. Ha? Ganz wenig. Ganz wenig. Wo hast du noch ganz wenig? In der Hüfte gar nichts mehr, okay? Ja. In der Wirbelsäule merkst du noch ein bisschen. Danke, Vater. Wie viel Prozent sind denn jetzt schon weg im Vergleich zu vorher? 70. 70% sind schon weg. Halleluja. Vater, wir glauben dir für die restlichen 30% jetzt. Glaubt ihr da dafür? Halleluja. Seid ihr da dabei? Streckt eure Hände aus. Jetzt die restlichen 30% gehen jetzt, Herr. Halleluja. Oh, deine wunderwirkende, deine heilende Kraft. Deine heilende Kraft. Rein jetzt in diesen Körper. Oh, in Jesu Namen. Touch him, Lord. Touch him, touch him, touch him. Touch him, Lord Jesus. Touch him, Lord Jesus. Oh, touch him, Lord Jesus. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Beug dich mal runter. Beug dich mal runter. Ganz nach unten. Und wieder hoch. Und wieder hoch. Halleluja. Ha? Geh nochmal runter. Geh nochmal runter. In Jesu Namen. Und wieder hoch. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Er ist immer noch am Arbeiten. Der Heilige Geist ist immer noch am Arbeiten. Deswegen schütteln Sie es noch. Halleluja. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Heilende Kraft. Oh, Jesus. Oh, Halleluja. Geben wir mal Jesus die Ehre. Halleluja. Ihr werdet die Wunderkraft Gottes weitergeben. Halleluja. Noch viele werden geheilt werden. Danke, Jesus. Geben wir Jesus die Ehre. Halleluja. Oh, Shekaramando. In deiner Gegenwart stehen wir. Oh, Karamanda, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, Wenn du über Livestream berührt wirst, gerade jetzt in der Gegenwart Gottes, dann schreib uns eine E-Mail an wunder@glorylife.de. Weil auch über Livestream passieren die gleichen Wunder, die gleichen Heilungen. Auch wenn irgendetwas, wenn du irgendeine Heilung brauchst, die ich nicht ausrufe, spielt keine Rolle. Du kannst in dieser Gegenwart Gottes trotzdem diese heilende, wunderwirkende Kraft freisetzen. Oder ziehen, so besser gesagt. Du ziehst sie dir. Ja, zieh mal diese Wunderkraft. Zieh mal diese Wunderkraft. Oh, jemand zieht gerade diese Wunderkraft für die Bauchspeicheldrüse. Jemand zieht, ich spüre das. Wer ist das für die Bauchspeicheldrüse? Wer braucht es für die Bauchspeicheldrüse? Bei dir. Halleluja. Empfang es in Jesu Namen. Oh, Jesus. Halleluja. Halleluja. Jemand braucht Heilung von Tinnitus. In Jesu Namen. Zieh es dir. Empfang es gerade jetzt. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Eine Frau, die ungefähr 43 Jahre alt ist, braucht eine Heilung oder ein Wunder. Wenn dich das betrifft, komm ganz schnell nach vorne. Halleluja, Halleluja. Weil seine wunderwirkende Kraft ist hier. Halleluja, eine ungefähr 43 Jahre alte Frau, die eine Heilung braucht oder ein Wunder. Bist du hier, wenn du live hier bist, komm nach vorne. Wenn du über Livestream zuschaust, dann gerade jetzt, während wir einfach nochmal das singen, In Your Glory, I Will Stand. Sieh dir einfach dein Wunder, empfang dein Wunder gerade jetzt. In Your Glory, I will stand. Every meal. sehe noch einen Mann, der geheilt wird an seinem Knie, und du hast schon über längere Zeit wirklich zunehmende Probleme in deinem Knie, und zwar deswegen, weil sich die Knorpelsubstanz aufgelöst hat oder zunehmend aufgelöst hat und deswegen Knochen auf Knochen zu reiben begonnen hat, und du leidest schon seit längerer Zeit darunter, in Jesu Namen. Wenn du hier live vor Ort bist, dann komm gerade jetzt ganz schnell hier nach vorne. So ein Mann, Knie, Knorpelsubstanz, Knochen an Knochen, und deswegen zunehmende Schmerzen, zunehmendes Leiden. Komm ganz schnell nach vorne, so schnell du kannst mit deinem Knie. Aber wenn dich das betrifft, komm ganz schnell oder so schnell du kannst nach vorne, weil Gott möchte dich jetzt berühren, Gott möchte dich jetzt heilen, Gott möchte dich jetzt freisetzen. Halleluja. Ist da jemand live? Ich glaube eigentlich, dass da jemand live ist. Halleluja. Halleluja. Manchmal ist es nicht so ganz klar, live oder über Livestream, aber ich glaube, dass da jemand live ist. Vielleicht hast du nicht damit gerechnet, dass du heute rausgerufen wirst. Vielleicht traust du dich auch nicht wirklich oder denkst, oh ja, ich möchte nicht irgendwie bloßgestellt werden oder so. Aber Gott hat dich gerufen. Ah, da kommst du. Ja, okay. Halleluja. Gib mir ihm mal einen Applaus. Halleluja. Dass er so mutig ist. Halleluja. In dem Knie hier? Ja, in dem Knie. Stell dich mal daher. Halleluja. Wie lange geht es schon, das Problem? Aha. Okay, und es ist, weil Knorpelsubstanz fehlt in dem Knie. Okay, Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Wie von euch glauben für ein kreatives Wunder gerade jetzt? Halleluja. Streck einfach eure Hände aus für dieses kreative Wunder. Du kannst es nicht richtig bewegen auch und kannst auch nicht richtig laufen deswegen gerade jetzt. Ja, deswegen, ich habe gesehen, du hast ein bisschen nachgezogen, das Bein. Es wird sich jetzt ändern. Amen. Das heißt im Wort Gottes, sie werden springen wie die Mastkälber. Hallo? Bist du bereit, wie ein Mastkalb zu springen? Ich frage dich nur schon mal im Vorfeld. Weil die kreative Kraft Gottes, streckt eure Hände aus, die kreative Kraft Gottes wird jetzt diese Knorpelsubstanz im Knie wiederherstellen. So wie der Vater gesprochen hat am Anfang der Schöpfung und gesagt hat, es werde in der Gegenwart Gottes, und es wurde, so sprechen wir jetzt heute Morgen hier in dieses Knie hinein. Und wir sagen in dem Namen von Jesus, es werde neue Knorpelsubstanz jetzt in Jesu Namen. Neue Knorpelsubstanz, und dieses Knie kommt in die Ordnung Gottes. Halleluja. Halleluja, Gott will, dass du deine Knie wieder beugen kannst. Die Schmerzen sind schon weg. Sag das nochmal ins Mikrofon. Halleluja, immer das Mikrofon da halten. Was ist jetzt? Die Schmerzen sind schon weg. Die Schmerzen sind weg. Ja. Halleluja, geben wir mal Jesus die Ehre. Wie stark waren denn die Schmerzen vorher auf der Skala von 1 bis 10, wenn 10 starke Schmerzen sind? Also auf 9. 9, so stark. Ja. Und jetzt sind sie komplett weg. Komplett weg. Halleluja. Ja. Wow, beweg mal dein Knie. Gut? Gut, ja. Halleluja, komm, laufen wir mal ein bisschen. Yeah. Woohoo. Come on. Halleluja. Noch ein bisschen schneller. Come on. Kreative, wunderwirkende Kraft. Halleluja, herzlichen Glückwunsch. Jetzt kannst du deine Knie wieder beugen vor dem Herrn. Halleluja. Und du kannst wieder deinen Sport machen und wieder rennen und laufen. Halleluja. Preis den Herrn, gib mal Jesus die Ehre. Halleluja. Oh, auch du über Livestream. Preis ihn, lob ihn, dank ihn. Halleluja, gib ihm die Ehre für das, was er tut. Du empfängst da, wo du bist. Schreib uns eine E-Mail an wunder@glorylife.de. Wenn du ein Wunder heute Morgen empfangen hast über Livestream, schreib uns eine E-Mail an wunder@glorylife.de. Ich kann das dann hier gleich sehen, auch im Anschluss, und kann das weitergeben. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Wie viel glauben, dass Jesus hier ist heute Morgen? Dann sag mal zu irgendjemandem in deiner Nähe, Jesus ist hier. Und er ist dein Arzt. Halleluja. Halleluja. Oh, Halleluja. Er ist dein Arzt. Geistlich, seelisch und körperlich. Halleluja. Preis den Herrn. Und dann darfst du dich hinsetzen. Halleluja. Wie wäre das, wenn du weiterspielen würdest einfach? Halleluja. Preis den Herrn. Ich möchte dir vorlesen einen bekannten Text zum Einstieg heute Morgen. Den hast du gerade in dieser Corona-Zeit schon mal öfters gehört. Aber es ist immer wieder wichtig, uns das bewusst zu machen. Nämlich Psalm 91, Vers 1, folgende, wo es heißt, wer am versteckten Ort des Höchsten wohnt. Wer von euch wohnt am versteckten Ort des Höchsten? Halleluja, wir werden es heute noch genauer anschauen. Der bleibt im Schatten des Allmächtigen. Ich sage zum Herrn, meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, ich vertraue auf ihn. Denn er errettet dich von der Schlinge des Vogelstellers, von der verderblichen Pest. Mit seinen Schwingen deckt er dich und du findest Zuflucht unter seinen Flügeln. Schild und Schutzwehr ist seine Treue. Du fürchtest dich nicht vor dem Schrecken der Nacht. Warum fürchtest du dich nicht vor dem Schrecken der Nacht? Weil du am versteckten Ort des Höchsten wohnst. Amen. Du fürchtest dich nicht vor dem Pfeil, der am Tag fliegt, vor der Pest, die im Finstern umgeht, vor der Seuche, die am Mittag verwüstet. Warum? Weil du am versteckten Ort des Höchsten wohnst. 1000 fallen an deiner Seite, 10.000 an deiner Rechten, dich erreicht es nicht. Denn du hast gesagt, ich lese jetzt weiter unten weiter, denn du hast gesagt, der Herr ist meine Zuflucht. Du hast den Höchsten zu deiner Wohnung gesetzt, so begegnet dir kein Unglück und keine Plage naht deinem Zelt. Halleluja. Ihr Lieben, wie viele wollen in diesem Schutzraum des Höchsten leben? Halleluja. Weißt du, schon im Alten Testament spricht Gott von diesem Ort im Geist, von einem Ort, wenn du das nimmst, was ich gerade gelesen habe, und du musst es so nehmen, wie es da steht, dann ist es letztendlich ein Ort, an den Krankheit nicht mehr hinkommt. Amen. Es ist ein Ort, an dem vollkommener Schutz ist. Ist sozusagen ein Ort vollkommener Immunität. Also es ist so, wenn zum Beispiel ein Abgeordneter in den Bundestag gewählt wird oder in den Landtag, dann allein dadurch, dass er gewählt wird in den Bundestag und in den Landtag, bekommt er eine sogenannte Abgeordnetenimmunität. Immunität vor Strafverfolgung. Es hat bestimmte Gründe, aber er bekommt eine Immunität, wo das nicht an ihn mehr rankommen kann. Wir sind auch Abgeordnete. Amen. Halleluja, du wurdest nicht nur gewählt, sondern du wurdest auserwählt. Halleluja, von Jesus Christus persönlich auserwählt. An diesen Ort der Immunität zu kommen, wo all die Pfeile der Finsternis, seelisch, körperlich, geistlich, einfach abprallen. Halleluja. Amen. Weißt du, schon der Psalmist im Psalm 91 sagt, dass wir permanent an diesem Ort eigentlich leben sollen. An diesem Ort, wo Krankheit gar nicht mehr hinkommt oder wenn sie sich mal zeigt, sofort wieder gehen muss. Amen. Aber im Alten Bund war es gar nicht so einfach, an diesen Ort zu kommen. David hatte diesen Ort kennengelernt. Warum? Hat er diesen Ort kennengelernt, weil Gott ihm eine besondere Gnade gegeben hatte. Gott hat ihn besonders berufen, besonders bevollmächtigt. Gott hat ihm seinen Geist in einer besonderen Weise gegeben. Deswegen konnte er diesen Ort kennenlernen. Aber für die meisten Menschen im Alten Bund war dieser Ort wie ein, ich sag mal, ein Buch mit 7 Siegeln sozusagen oder ein Ort mit 1000 verschlossenen Türen, weil sie nicht wussten, wie sie da hinkommen sollen. Und auch heute geht es vielen, vielen Menschen so. Sie sagen, sie lesen davon. Sie haben vielleicht jetzt in dieser Corona-Zeit, hast du diesen Psalm oft zitiert gehört, wer im Schutz des Höchsten wohnt und so weiter. Einfach diese Immunität sozusagen wurde in Anspruch genommen. Ja, aber so viele Menschen haben keine Vorstellung davon, wie kann ich eigentlich an diesen Ort kommen? Wie kann ich vor allen Dingen dauerhaft da leben? Wie kann ich dauerhaft in dieser Dimension und dieser Ebene leben, wo wirklich diese Pfeile des Bösen nicht nur nicht mehr hinkommen oder wo sie nicht nur abfallen, sondern wo sie gar nicht mehr hinkommen. So. Amen. Halleluja. Als Jesus aufgetreten ist, das erste Mal, als er gepredigt hat, hat er gesagt, das Reich Gottes ist zum Greifen nahe. Amen. Mit anderen Worten, Jesus hat gesagt, dieser Ort, dieser Schutzraum, dieser Ort im Schutz des Allerhöchsten ist jetzt, sagt Jesus, zum Greifen nahe. Im alten Bund war es schwierig wegen dem Gesetz. Du konntest nie sicher sein, ob du tatsächlich das getan hast, was notwendig war, um wirklich diesen Ort sozusagen dir zu verdienen durch Bravheit und Gesetzeserfüllung und so weiter. Es war nicht so einfach. Aber dann kommt Jesus und er sagt, dieser Ort ist zum Greifen nahe. Und in der Person von Jesus, als er über diese Erde ging, weißt du, als Jesus, das muss uns bewusst sein, als Jesus über diese Erde ging, wusstest du das? Und hier diente und diese ganzen Wunder tat und all diese Dinge tat, die er tat, da diente er noch unter dem alten Bund. Es war noch der alte Bund, weil Jesus hatte das Erlösungswerk noch nicht vollbracht. Erst als das Erlösungswerk vollbracht war und der Heilige Geist ausgegossen war, begann das Zeitalter des neuen Bundes. Jesus diente noch unter dem Zeitalter des alten Bundes. Aber obwohl er noch unter dem Zeitalter des alten Bundes diente, verkörperte er als Person bereits den neuen Bund. Das heißt, wo er als Person war, hatte sich bereits sozusagen das Zeitalter geändert. Deswegen hat er gesagt, als er auftrat, hat er gesagt, die Zeit ist erfüllt. Mit anderen Worten, er sagte damit, ein Zeitalter ist zum Ende gekommen. Und ein neues Zeitalter beginnt. Das Zeitalter des alten Bundes ist zum Ende gekommen und das Zeitalter des neuen Bundes hat begonnen. Und in dem Moment, wo Jesus auftrat, konnte er sagen, das Reich Gottes, das Reich der Himmel, der versteckte Ort des Höchsten, der Raum der Heilung, der Raum der Herrlichkeit, er ist zum Greifen nahe, weil er da war. Amen. Weil er den neuen Bund verkörperte. Er war sozusagen das Portal für die Menschen um ihn herum in diese Dimension hinein, in diese Ebene der Herrlichkeit, der Heilung hinein und damit der Beginn eines neuen Zeitalters. Halleluja. Sag mal, der Beginn eines neuen Zeitalters. Halleluja. Ich möchte mit euch gerne heute Morgen eine interessante Geschichte anschauen, die du sicher auch schon mal gelesen hast, vom Wirken von Jesus. Aber in dieser Geschichte kannst du ganz genau sehen, wie gerade in Bezug auf Heilung, körperliche Heilung, wie sich sozusagen mit Jesus das Zeitalter geändert hat und Menschen durch Jesus direkt sozusagen in einem Moment aus dem Zeitalter des alten Bundes wie rübergezogen wurden in das Zeitalter des neuen Bundes und damit ihre Heilung empfangen konnten. Interessiert euch das? Wie viele von euch wollen am versteckten Ort des Höchsten wohnen, permanent? Wie viele von euch wollen im Zeitalter des neuen Bundes empfangen? Halleluja. Wie viele von euch wollen den direkten Zugang? Amen, weil im alten Bund war es kein direkter Zugang. Im alten Bund gab es alles Mögliche, was du tun musstest. Opfer bringen und bestimmte Zeremonien ausführen und so weiter, um überhaupt in das Allerheiligste hineinzukommen. Beziehungsweise, wenn du kein Priester warst oder gar nicht mal ein hoher Priester warst, durftest du sowieso nicht ins Allerheiligste rein. Ja? Das heißt, da war einfach eine ganz andere Zeit. Ja? Aber jetzt schauen wir uns mal an, Johannes Kapitel 5, ab Vers 1, da heißt es aus der Zeit von Jesus, danach war ein Fest der Juden und Jesus ging hinauf nach Jerusalem. Es ist aber in Jerusalem bei dem Schaftor ein Teich, der auf Hebräisch Bethesda genannt wird. Nach anderen alten Handschriften Bezatha, wie auch immer, ich sag dir gleich, was es heißt, der 5 Säulenhallen hat. In diesen lag eine Menge Kranker, Blinder, Lahmer, Dürrer. Denn, und das ist der Vers 4, der in der Elberfelder in der Fußnote steht, aber der gehört da dazu als Erklärung. Denn ein Engel des Herrn stieg zu bestimmter Zeit in den Teich herab und bewegte das Wasser. Wer nun nach der Bewegung des Wassers zuerst hineinstieg, wurde gesund, mit welcher Krankheit er auch behaftet war. Es war aber ein Mensch dort, der 38 Jahre mit seiner Krankheit behaftet war. Wie von euch wissen, das ist heftig. 38 Jahre unter dem Joch einer Krankheit zu leben. Wow. Weißt du, wir jubeln darüber, dass er geheilt worden ist, aber stell dir vor, was 38 Jahre Krankheit bedeutet haben mögen. Okay. Der 38 Jahre mit seiner Krankheit behaftet war. Als Jesus diesen daliegen sah und wusste, dass es schon lange Zeit so mit ihm steht, spricht er zu ihm, willst du gesund werden? Der Kranke antwortete ihm, Herr, ich habe keinen Menschen, dass er mich, wenn das Wasser bewegt worden ist, in den Teich werfe. Während ich aber komme, steigt ein anderer vor mir hinab. Jesus spricht zu ihm, steh auf, nimm dein Bett auf und geh umher. Und sofort wurde der Mensch gesund und nahm sein Bett auf und ging umher. Halleluja. Amen. Danke für das Wort Gottes. Halleluja. Preist den Herrn. Ihr Lieben, was sehen wir? Wir sehen in den ersten vier Versen dieses Textes sehen wir eine Beschreibung des übernatürlichen Wirkens Gottes der Heilung im Alten Bund. Sag mal, im Alten Bund. Was sehen wir da? Wir sehen einen Teich mit Namen Bethesda und wir sehen, dass zu bestimmten Zeiten, die niemand voraussagen konnte, ein Engel Gottes das Wasser berührte. Und wenn das Wasser berührt worden war, dann war Heilungskraft in diesem Wasser, aber nur für die erste Person, die hineinspringt. Also nur wer schnell genug ist, wird geheilt. Das war ein Beispiel für das heilende Wirken Gottes im Alten Bund. Ja, Du konntest nie wissen, wann passiert's, wo passiert's. Gut, in dem Fall war klar, es passiert irgendwann im Teich Bethesda. Aber wann es passiert, weißt du nie. Wann kommt der Engel, weißt du nicht. Und vor allen Dingen, du musstest wirklich dich anstrengen, um dann auch der Erste zu sein, um da drin zu sein. Kannst du dir vorstellen, was da los war? Da wurden keine Corona-Regeln mehr eingehalten, ganz sicher nicht. Amen. Halleluja. Also, es bedurfte eines speziellen Engels, um für eine sehr begrenzte Zeit an einem ganz speziellen Ort in einem speziellen Wasser dieses Portal sozusagen der Heilung zu öffnen. Und das ist typisch für den Alten Bund, weil es keinen freien Zugang in das Portal der Herrlichkeit gibt. Weil es keinen freien Zugang in den Raum der Heilung gibt, weil es keinen freien Zugang an den Ort, den versteckten Ort des Höchsten gibt, weil es keinen freien Zugang gibt. Deswegen war es normal im Zeitalter des Alten Bundes, dass die Menschen darauf angewiesen waren, zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt an einem ganz bestimmten Ort zu sein, um überhaupt die Chance zu haben, Heilung zu erleben. Du siehst, manche Männer und Frauen Gottes im Alten Bund, die Wunder gewirkt haben, wie zum Beispiel Elisa oder Elia oder so, waren ganz spezielle Manifestationen des Heiligen Geistes zu ganz speziellen Zeitpunkten bei ganz speziellen Personen, die ganz speziell von Gott berufen waren, ganz speziell von Gott gesalbt waren und einfach für eine ganz spezielle Zeit auch. Du siehst zum Beispiel vom Buch Malachis an, dem letzten Propheten des Alten Bundes bis zum Neuen Testament, waren über 300 Jahre und in dieser Zeit hörst du von überhaupt keinen Wundern oder gar keinem Wirken Gottes. Das ist wie, manche nennen es sozusagen die Zeit des Schweigens Gottes. Ja, nichts war offen. Okay, dann zur Zeit von Jesus gab es diesen Teich Bethesda. Ihr Lieben, ich glaube auch nicht, dass es ein Zufall ist, dass dieser Teich Bethesda hieß übrigens. Lass mich dazu noch was sagen, weil ich glaube, dass heute Morgen wir wirklich in einen neutestamentlichen Teich Bethesda heute Morgen eintreten. Amen. Und ich sage dir gleich, was der Unterschied ist. Aber lass mich dir das zuerst noch sagen. Was heißt Bethesda? Bethesda heißt entweder Haus der Barmherzigkeit oder Haus des Ölbaums. Haus der Barmherzigkeit oder Haus des Ölbaums. Das heißt, beides macht Sinn, weil zum einen war es ein Ort, an dem einfach sozusagen die Barmherzigkeit Gottes alle, ich sag alle Schaltjahr an einem Menschen offenbar wurde, der dann geheilt wurde, wenn er rechtzeitig reinsprang. Und zum anderen war es das Haus des Ölbaums, weil das Öl des Ölbaums im ganzen Alten Bund wofür steht? Für den Heiligen Geist und für die Heilungskraft Gottes. Amen. Wenn zum Beispiel im Alten Bund, wenn ein Mann an Lepra erkrankt war, was ihn ja aus der Gesellschaft ausschloss und was ihn natürlich auch zu einem Todeskandidaten machte, dann konnte er zum Priester gehen und der Priester nahm dann das Salböl, das kostbare Salböl, 3. Mose 14, Vers 13 folgen, kannst du es nachlesen. Er nahm dieses Salböl und er schmierte dieses Salböl zum einen an das rechte Ohrläppchen des Leprakranken, zum anderen an den rechten Daumen des Leprakranken und zum dritten an den rechten Zeh des Leprakranken. Interessantes Bild, ne? Musste seine Socken ausziehen, um gesalbt zu werden. An drei Punkten wurde er gesalbt mit diesem Ölbaumöl, mit diesem Öl des Ölbaums, mit diesem Heilungsöl. Und damit wurde zum einen wurde er wiederhergestellt. Es war ein Symbol dafür, dass er wiederhergestellt wurde, ein Teil der Gesellschaft zu sein, nämlich indem die Gunst Gottes auf seinem Leben wiederhergestellt wurde, indem die Zuwendung Gottes sozusagen wieder sichergestellt wurde, damit seine Ehre wiederhergestellt wurde, damit seine Freude wiederhergestellt wurde und damit aber auch sein Leben und seine Gesundheit wiederhergestellt wurde. Es war das Öl der Heilung. Halleluja. Du kannst in den Apokryphenbüchern zum Alten Testament findest du auch, dass der Baum des Lebens, der im Paradies steht, als Ölbaum dargestellt wird. Das heißt, der Ölbaum steht für das Leben Gottes. Das Öl steht für die Gesundheit, für die Lebenskraft, für die Power Gottes, die Heilung bringt. Dafür steht das Öl. Ja, der Ölbaum stand in der Mitte des Paradieses. So sagen es jedenfalls die Apokryphen. In der ursprünglichen Alten Testament steht nicht drin, was für ein Baum es war. Aber die Juden haben es interpretiert als einen Ölbaum, weil der Ölbaum für sie der Baum des Lebens war. Ja, es war kein Zufall, dass die Priester mit Öl salbten. Es war kein Zufall übrigens auch, dass im Alten Testament oder im Alten Bund die Cherubim, die über der Bundeslade waren, ja zwei getriebene Cherubim, also Engel. Cherubim sind Engel der Herrlichkeit Gottes, sind Träger der Herrlichkeit Gottes. Und diese Träger der Herrlichkeit Gottes mussten aus Ölbaumholz gemacht sein. Ja, kein Zufall. Ja, sie wurden aus Ölbaumholz gemacht, weil in der Herrlichkeit Gottes ist Heilung, in der Herrlichkeit Gottes ist Leben, in der Herrlichkeit Gottes kann nichts anderes sein. Deswegen muss es Ölbaumholz sein. Ja. Das heißt, dieses Öl hatte hohe symbolische Bedeutung. Und auch im Neuen Bund übrigens kannst du sehen, an einer Stelle ist es ganz interessant, hat Jesus seine Jünger ausgesandt, Markus 6, Vers 13, und sie haben noch zu seinen Lebzeiten, heißt es, sie salbten viele körperlich Schwache mit Öl und heilten sie. Das heißt, dieses Öl war bekannt auch zur Zeit von Jesus nach wie vor als dieses Symbol der Heilung und die Jünger benutzten das und sie salbten die Kranken und die Kranken wurden gesund. Dann kannst du sehen, im Neuen Bund, im Jakobusbrief kannst du sehen, den Auftrag an die Ältesten, beziehungsweise die Anweisung an die Kranken, sich von den Ältesten mit Öl salben zu lassen. Ja, und dann heißt es allerdings, und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten. Also nicht das Öl rettet den Kranken, das ist schon der neue Bund. Es ist das Gebet des Glaubens, nicht das Öl als Öl, sondern das Gebet des Glaubens heilt den Kranken. Aber auch hier sehen wir immer noch wirklich dieses Öl, das durchgeht. Wisst ihr, ihr Lieben, ich glaube heute Morgen, dass Gott über einige von uns wirklich sein Öl so richtig mächtig ausgießen möchte. Halleluja. Wie von euch sind bereit, das Öl Gottes über sich ausgießen zu lassen? Sowohl im Körper, als auch in der Seele, als auch im Geist. Einfach dieses Öl sich über sich ausgießen zu lassen. Halleluja. Halleluja. Und weißt du, ich glaube, das war das, was an diesem Teich Bethesda geschah, bevor Jesus kam. Wann immer der Engel das Wasser bewegte und ein Mensch sprang in das Wasser hinein, der Erste, dann goss sich dieses Öl aus. Deswegen wurde es das Haus des Ölbaums genannt. Deswegen wurde es das Haus sozusagen des Salböls genannt. Ja? Deswegen, weil dieses Öl sich ausgoss auf den Kranken in dem Moment, wo das Wasser berührt wurde. Halleluja. In der Herrlichkeit Gottes. Wie lange kann sich Krankheit in der Herrlichkeit Gottes halten? Was meinst du? Wie lange kann sich Schmerz in der Herrlichkeit Gottes halten? Wie lange können sich Dämonen in der Herrlichkeit Gottes halten? Halleluja. Also wenn du nur ein paar mitgebracht hast, mach dich bereit, dass sie dich heute Morgen verlassen. Sie sind nicht deine kleinen Freunde. Es ist auch nicht der kleine Mann im Ohr, sondern es sind Quälgeister. Und sie müssen gehen. Sie müssen gehen. Das heißt, im Jesaja heißt es, das Joch wird zerbrochen durch das Öl oder durch das Fett. Ja? Das ist dasselbe. Es ist immer die gleiche Symbolik. Das Joch wird zerbrochen durch das Öl. Halleluja. Im Teich von Bethesda wurden Jochs zerbrochen, allerdings immer nur, wenn der Engel kam. Halleluja. Und dieser Lahme am Teich Bethesda, er lebte voll in dieser Welt des alten Bundes, in dem Denken des alten Bundes. Und deswegen hielt er sich zwar an diesem Ort des Teiches auf, aber er sah für sich eigentlich nur eine ganz, ganz geringe Chance, jemals in den Genuss der Heilung zu kommen. Weil nur der Erste würde geheilt werden. Ja, Jesus fragt ihn und sagt, willst du gesund werden? Und er antwortet vollkommen frustriert oder kann auch sagen ungläubig und sagt, immer wenn ich, oder Herr, ich habe keinen Menschen, dass er mich, wenn das Wasser bewegt worden ist, in den Teich werfe. Er wollte sogar reingeworfen werden, damit es schneller geht. Ja. Andere haben sich wahrscheinlich reinwerfen lassen, damit sie die Ersten sind. Es muss echt lustig gewesen sein, da, wenn das Wasser bewegt wurde, dann die ganzen Leute, die, ich meine, es ist echt heftig, muss man bedenken, ne? Diese ganzen armen Kranken und so weiter wurden von ihren Verwandten dann ins Wasser geworfen. Und dann war es so, okay, der Erste wurde geheilt, aber die drei, die kurz danach im Wasser aufkamen, wurden nicht geheilt. Stell dir das vor, was für eine Frustration das gewesen sein muss. Stell dir vor, in was für einer Frustration dieser Lahme gelebt haben muss, nachdem er 38 Jahre gelähmt war. Und wir wissen ja nicht, wie viele Jahre er schon in Bethesda war, wie lange er es schon probiert hat, wie oft er es schon probiert hat, in diesen Teich reinzukommen, in dieses Wasser reinzukommen. Und jedes Mal, wenn es bewegt wurde, haben sie einen anderen vor ihm reingeworfen, weil er niemand hatte, um ihn reinzuwerfen, weil er selber lahm war. Und deswegen konnte er auch nicht laufen. Ja. Das heißt, letztendlich hält dieser Lahme es für relativ ausgeschlossen, jemals in dieses Portal der Heilung, in dieses sozusagen Portal des Ölbaumöls, wo das Ölbaumöl ausgegossen wird, jemals einzutreten. Er hält es im Grunde genommen für unmöglich, selbst noch in dem Moment, als Jesus selber vor ihm steht, weil er nicht weiß, wer Jesus eigentlich ist. Denn in dem Moment, jetzt passt gut auf, in dem Moment, wo Jesus vor ihm steht, steht das eigentliche Portal in die Herrlichkeit Gottes, in den Raum der Salbung, in den Raum der Herrlichkeit, in den Raum der Heilung, steht bereits vor ihm. Amen. Deswegen sagt Jesus auch, willst du gesund werden? Jesus fragt den Lahmen ja nicht, willst du gesund werden, um ihn irgendwie zu ärgern? Oder um seinen Frust sozusagen nochmal so richtig quasi zu verstärken. Ja? So nach dem Motto, ja, ich würde schon gern gesund werden, aber ich schaffe es ja immer nicht in dieses Wasser rein. Nein, er macht es nicht. Er fragt ihn nicht, um ihn zu ärgern oder um ihn weiter zu frustrieren, sondern er macht es, weil er von sich selber weiß und sagt, ich bin der Weg. Amen. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Wer durch mich geht, hat freien Zugang in den Raum der Herrlichkeit und der Heilung. Wer durch mich geht, ist nicht mehr unter dem Gesetz des alten Bundes. Wer durch mich geht, ist nicht mehr unter irgendwie einem Zwang. Ja, ich muss das tun, damit ich das bekomme. Oder ich muss zuerst diese und jene Schritte gehen. In dem Fall war es, ich muss als Erster ins Wasser hineinkommen. Ist ja letztendlich egal, was es ist. Du kannst auch jedes Gebot oder jedes Gesetz nehmen. Weißt du, wer durch Jesus kommt, ist nicht mehr unter irgendeinem Gesetz und damit nicht mehr unter irgendeiner Voraussetzung, die er bringen müsste, um Zugang zu haben in den Raum der Heilung und der Herrlichkeit. Amen. Bist du nicht froh? Halleluja! Wer durch Jesus kommt, ist aus dem Zeitalter des alten Bundes in das Zeitalter des neuen Bundes gewechselt und damit aus dem Zeitalter des Gesetzes hinein in das Zeitalter der Gnade. Amen. Sag mal, Zeitalter der Gnade. Halleluja. Jesus ist das Portal in das Zeitalter der Gnade. Halleluja. Von ihm heißt es in Jesaja 61, Vers 1, ich lese es mal davor, das ist die ausführlichere Version, Lukas 4, 18 wird es zitiert, da sagt er, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, Elenden frohe Botschaft zu bringen, zu verbinden, die gebrochenen Herzen sind, Freilassung auszurufen den Gefangenen und Öffnung des Kerkers den Gebundenen, auszurufen das Jahr der Gunst des Herrn. Den Trauernden Zions Frieden, ihnen Kopfschmuck statt Asche zu geben, Freudenöl statt Trauer, ein Ruhmesgewand statt eines schweren, beladenen und versagenden Geistes. Amen. Wie von euch wollen lieber ein Ruhmesgewand haben, anstatt eines schweren, beladenen und versagenden Geistes. Amen. Wie von euch wollen lieber Kopfschmuck statt Asche haben. Halleluja. Freudenöl statt Trauer. Halleluja. Amen. Jesus ist das Portal in diese Dimension, in der das alles drin ist. Jesus ist das Portal in das Allerheiligste, Hebräer 10, Vers 19. Da wir nun, Brüder, durch das Blut Jesu, das ist der neue Bund, das Blut Jesu hat den neuen Bund geschnitten. Ja, dies ist der neue Bund in meinem Blut, hat er gesagt beim Abendmahl. Dies tut so oft, ihr es trinkt zu meinem Gedächtnis. Mit anderen Worten, erinnert euch daran, ihr seid aus einem alten Bund in einen neuen Bund gewechselt. Und dieser neue Bund ist durch das Blut Jesu Christi. Und durch das Blut Jesu Christi, sagt er, haben wir Freimütigkeit zum Eintritt in das Heiligtum, den er uns eröffnet hat, als einen neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang. Einen neuen und lebendigen Weg, ein neues Zeitalter, eine neue Ebene, das Zeitalter der Gnade. Halleluja, neu. Halleluja, nicht mehr nach irgendeinem Gesetz, nicht mehr nach irgendeinem Prinzip. Ich muss das tun, ich muss jenes tun, was weiß ich. Ich muss Handstand machen auf einem Bein oder so und dann bekomme ich was von Gott. Oder ich muss irgendwie 5 Stunden auf den Knien liegen und beten, dann kann ich erwarten, dass Gott etwas tut. Verstehst du? Und ich sage nichts dagegen, dass du 5 Stunden auf den Knien liegst und betest. Das ist manchmal dran, um dein Herz auszuschütten, den Herrn zu preisen und zu loben und so weiter. Aber weißt du, es ist nicht die Voraussetzung dafür, dass ein Engel das Wasser bewegt. Amen. Sondern Jesus ist das Portal. Jesus wurde ein für alle Mal zum Portal der Gnade für uns. Und in dem Moment, wo wir durchgehen, durch dieses Portal, kommen wir direkt hinein in diesen Raum, von dem Psalm 91 spricht, nämlich den versteckten Ort des Höchsten, an dem es nur Gesundheit, an dem es nur Herrlichkeit, an dem es nur Frieden, an dem es nur Freude, an dem es nur Kraft, an dem es nur Liebe, an dem es nur all das Gute gibt, was im Himmel ist. Oh, Halleluja! Halleluja! Es ist Gnade. Amen. Es ist Gnade. In dem Moment, wo Jesus vor dem Gelähmten stand, das wusste er nur noch nicht in dem Moment, aber in dem Moment, wo Jesus vor dem Gelähmten stand, stand das Portal in die Herrlichkeit Gottes, das sich immer dann öffnete, davor, immer dann öffnete, wenn der Engel das Wasser bewegte. Dieses selbe Portal stand in Person von Jesus vor dem Kranken. Und jetzt sage ich dir was. Dieses Portal steht heute Morgen in der Person von Jesus im Geist, im Heiligen Geist vor dir. Amen. Warum? Weil wenn 2 oder 3, sagt er, versammelt sind in seinem Namen, was ist dann? Dann ist er wo? Hinter den Bergen bei den 7 Zwergen. Nein, dann ist er mitten unter ihnen. Sag mal, danke Jesus, dass du hier bist. Oh, Halleluja, sag's nochmal, danke Jesus, dass du hier bist. Und dass du das Portal bist in die Herrlichkeit Gottes. Halleluja. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Wie treten wir hinein in dieses Portal? Ganz einfach, genauso wie der Gelähmte. Wie ist er hineingetreten? Jesus selber hat ihm sozusagen in dieses Portal oder durch dieses Portal hindurch geholfen. Ja? Er hat nämlich einfach zu ihm gesagt, steh auf, nimm dein Bett und geh umher. Er hat ihm eine Anweisung gegeben. Und der Gelähmte hat einfach diese Anweisung befolgt. Das heißt, er hat dem Wort von Jesus gehorcht, er hat dem gefolgt, was Jesus ihm konkret gesagt hat in diesem Moment. Und er wurde gesund. Er ging in dieses Portal hinein. Er ging durch dieses Portal hindurch, in dem Moment, wo er tat, was Jesus sagte. In dem Moment, wo er dem Wort folgte. Wie von euch wissen, dass die Bibel sagt, dass Jesus das Wort ist? Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Ja, Jesus und das Wort Gottes sind eins. Das heißt, er spricht sein Wort und in dem Moment, wo wir sein Wort ergreifen und wo wir nach seinem Wort handeln, in dem Moment werden wir durchgezogen aus dem Zeitalter sozusagen des alten Bundes hinein durch das Portal in das Zeitalter der Gnade und die Gnade Gottes und seine Herrlichkeit werden wirksam. Amen. So einfach ist es. So einfach ist es. Halleluja. Raus aus den Gesetzmäßigkeiten des alten Bundes, hinein in die Gesetzmäßigkeiten des neuen Bundes. Plötzlich war er, weißt du, in dem, wo er jahrzehntelang darauf gewartet hatte, er saß immer in diesem Haus des Ölbaums, ja, Bethesda. Er saß in diesem Haus des Ölbaums und er hatte so eine vage Hoffnung und die war eigentlich schon fast nicht mehr da, diese Hoffnung, also er war eher frustriert, aber irgendwie blieb er trotzdem da aus irgendeinem Grund, vielleicht hat er auch einfach keinen anderen Ort, wo er hin konnte. Auf jeden Fall war er da in diesem Haus des Ölbaums mit vielleicht noch einem Rest von Hoffnung, dass in dieses Ölbaumöl irgendwann mal des Geistes, dass in dieses Öl des Geistes irgendwann einmal berühren würde. Aber in dem Moment, wo Jesus kam, sein Wort sprach und er diesem Wort folgte, wurde er genau in dieses Haus des Öles sozusagen, in diesen Raum, der überfließt mit dem Ölbaumöl Gottes, mit dem Öl der Heilung. Er wurde direkt da hineingezogen. Halleluja! Und ich glaube, das werden wir heute Morgen hier erleben. Er wird einige, viele von uns, jeder, der es braucht und jeder, der es will, er wird uns hineinziehen in diesen Raum des Öles, in diesen Raum der Heilung. Der Raum der Heilung ist zum Greifen nahe. Sag mal, der Raum der Heilung ist zum Greifen nahe. Halleluja. Weißt du, genauer gesagt, wenn wir Jesus in uns haben, wenn wir Jesus aufgenommen haben, dann ist der Raum der Heilung, der Raum der Herrlichkeit in uns. Er ist auf uns, er ist um uns, er ist, wo immer wir hingehen. So wie Jesus ist, so sind wir in dieser Welt. Wir sind wiederum ein Portal für die Herrlichkeit Gottes in dieser Welt. Jesus war das erste Portal in die Herrlichkeit Gottes. Jetzt werden wir zum Portal für die Herrlichkeit Gottes in dieser Welt. Weißt du, das ist Gnade. Amen, es ist aus Gnade, es ist nicht durch Qualifikation, du hast dich nicht qualifiziert, du warst nicht der Schnellste, du warst nicht der Beste, du warst nicht was weiß ich, du hattest auch nicht die meisten Freunde, so wie da, ja, hat es geholfen, wenn du viele Freunde hattest, je mehr du hattest, umso schneller haben sie dich geschmissen, ja klar, 4 schmeißen besser als 2, logisch, 2 müssen ein bisschen, oh ja, und dann haben die anderen schon, piu. Musst du dir vorstellen, ne? Was da abging, du. Ich weiß nicht, ob es da nicht einige Gehirnerschütterungen gab. Ja, ich meine, die Leute waren verzweifelt, das kann man verstehen. Und das war ihre einzige Chance, weil sie lebten im Zeitalter des alten Bundes. Sie hatten nicht diesen Zugang. Wie viele von euch sind froh, dass Jesus das Erlösungswerk vor 2000 Jahren vollbracht hat und dass du heute lebst? Halleluja, im Zeitalter der Gnade. Also lass uns nie wieder in das alte Zeitalter zurückgehen. Auch nicht in dieses Denken. Weißt du, in dem Moment, ich sag dir noch was, in dem Moment, wo der Lahme einfach tat, was Jesus sagte, in dem Moment ließ er das Denken des alten Bundes, das Denken, wie man dachte, unter dem Gesetz, er ließ das hinter sich und trat ein in das Denken des neuen Bundes. Weil das Denken des alten Bundes war, oh, ich bin noch nicht qualifiziert, ich muss noch das tun, ich muss noch das tun. Hätte er so gedacht in dem Moment, hätte er gesagt, Jesus, ich bin nicht würdig. Aber weißt du, er hat einfach getan, was Jesus sagte und in dem Moment trat er ein in das Zeitalter der Gnade. Jesus hat es gesagt, so ist es, ich nehme es und ich handle danach. Amen. So einfach. Halleluja. In dem Moment hatte, weißt du, der Lahme wurde nicht nur geheilt, sondern er wurde in seinem Denken transformiert. Manche Christen müssen auch noch transformiert werden vom Denken des alten Bundes. Weil oft unbewusst wird alter und neuer Bund vermischt im Denken von Christen. Auch durch Lehre und Predigen, je nachdem, wenn nicht klar unterschieden wird. Ja, zwischen alten und neuem Bund. Dann hast du eine Vermischung. Und dann hast du eine Vermischung im Denken am Ende. Und dann hast du ein Denken wie unterm alten Bund. Und du ertappst dich dabei und du denkst, ja, was kann ich denn noch tun, um Gott zu gefallen, damit ich mein Wunder bekomme? Ja. Was muss ich noch tun? Wie viele von euch haben das schon mal gedacht? Was muss ich noch tun, damit es besser mit mir wird? Ja, ein paar sind ehrlich, okay. Ja. Verstehst du? Letztendlich ist das Denken des alten Bundes. Das Denken des neuen Bundes ist, was sagt Jesus? Das nehme ich. Ich gehe damit. Ich habe es schriftlich. Oder er spricht zu mir konkret. Ich handle danach und ich werde leben. Amen. Das ist Gnade. Sag nochmal Gnade. Ja, das ist wichtig. Gnade ist heute das Schlüsselwort. Halleluja. Das Reich Gottes ist zum Greifen nahe. Und zwar für jeden Einzelnen von uns. Sonst wäre es wieder nicht Gnade. Wenn du jetzt sagen würdest, ja, ich glaube, der neben mir, ach, der sieht so viel frömmer aus als ich, der ist schon viel länger gläubig. Der ist, oh, ich glaube, der ist schon weiter in der Liebe oder immer. Oder der ist so viel freudiger als ich. Ich glaube, der gefällt Jesus viel besser. Ich glaube, der kommt eher rein in diesen Raum der Heilung und der Herrlichkeit. Also tu es weg. Es ist ein Raum der Gnade. Raum der Gnade. Wir müssen nur das tun, was Jesus gesagt hat. Und damit kommen wir zum Punkt. Was hat Jesus gesagt für heute Morgen? Was hat er mir gesagt? Pass auf, er hat mir Folgendes gesagt. Ganz klar, eine ganz klare Handlungsanweisung. Das Erste, was er gesagt hat, ist, alle diejenigen heute Morgen, die hier sind, das ist das Erste, die erste Runde. Alle diejenigen heute Morgen, die hier sind und du hast irgendwo in deinem Körper Schmerz, Bewegungseinschränkung, aufgrund von Problemen mit deinen Gelenken, Problemen mit deinen Knochen, Problemen mit der Wirbelsäule, so wie vorher der Herr, oder mit deinem Knie oder mit einfach eine Gelenk-, Knochen-, Wirbel-, Problem und deswegen Schmerzen oder Bewegungseinschränkungen. Aufgrund von solchen Dingen. Mit euch beginnt's heute Morgen. Nicht, weil ihr besser seid oder weil ihr besser gebetet habt oder länger gefastet, sondern einfach, weil es eine Reihenfolge braucht. Okay? Aus praktischen Gründen. Okay? Mit euch beginnt's. Okay? Und ich möchte euch einfach bitten, dass ihr einfach da, wo ihr jetzt gerade seid, dass ihr einfach aufsteht. Und wenn du über Livestream zuschaust, kannst du auch aufstehen im Geist. Ja, beziehungsweise du kannst auch sichtbar aufstehen, ich sehe es nur nicht. Aber wenn du einfach so ein Problem hast, Schmerzen, Bewegungseinschränkungen aufgrund von Wirbeln, Knochen, Sehnen, Bändern, Muskeln, Knie, Scheibe, Zehen, Knochen, was auch immer, Gelenken, dann steh einfach jetzt auf. Steh jetzt auf, das ist das Erste. Wenn du das jetzt schon mal nicht machst, dann ist schon zu spät. Nein, kleiner Scherz. Das ist trotzdem Gnade. Halleluja. Weißt du, Herr? Okay, gut. Super. Okay, das Zweite. Jetzt pass auf, weil Gott hat mir heute ganz spezifische Anweisungen gegeben. Das Zweite ist, jemand, der jetzt nicht steht, geht auf die Person zu, die steht in seiner Nähe, schaut euch einfach um, beziehungsweise die Person, die jetzt stehen, sollten zusätzlich ihre Hand jetzt heben, weil die anderen ja jetzt aufstehen und dann nicht mehr sehen, wer braucht jemand oder wer steht einfach, um nach jemand Ausschau zu halten. Also streckt noch zusätzlich eure Hand aus und dann ganz schnell, einfach geht einfach auf jemand in eurer Nähe zu, der einfach drumherum irgendwo ist. Und stellt euch einfach in die Nähe von dieser Person. Ja? Ihr habt ja Masken auf, also in die Nähe von dieser Person. Okay? Halleluja. Okay, wenn du jemand hast, der in deiner Nähe steht und bereit ist für dich, dann nimm die Hand runter, sodass wir sehen, dass du jemand hast. Okay, das ist klar. Da sind noch einige Hände oben. Schaut einfach nochmal. Das sind noch Leute, die noch jemand brauchen. Geht einfach auf die Leute bitte zu. Wer ist noch bei niemand dran? Da sind noch einige, die... Kommt, geht einfach auf sie zu. Das müsste reichen. Es waren genug Leute, die noch saßen gerade, die jemand die Hand auflegen können. Wie gesagt, das ist Gnade. Du musst dich nicht qualifizieren. Du musst dich auch nicht qualifizieren, um der Person zu dienen. Ja? Jetzt bitte noch nichts tun. Noch nichts tun, sondern nur zu der Person hingehen. Nicht beten oder irgendwas, sondern wir folgen genau den Anweisungen des Heiligen Geistes. Da ist noch jemand, der noch jemand braucht. Da ist noch jemand. Da sind noch einige. kommt, ihr anderen, seid nicht bequem, sondern geht einfach auf jemanden zu. Folgt den Anweisungen des Heiligen Geistes, geht auf jemanden zu, wenn du noch niemanden hast, für den du betest. Wenn du brauchst jetzt nicht, diese Zeit ist jetzt nicht, um passiv auf dem Stuhl zu sitzen, sondern entweder du empfängst Gebet oder du betest. Ja, okay? Ist noch jetzt jemand, der noch jemand braucht? Hier braucht noch jemand? Da braucht noch jemand? Geht einfach, ja genau, geht auf sie zu. Da braucht auch noch jemand? Okay, da hinten braucht noch jemand? Ist da noch jemand in der Nähe, dort hinten, dass da jemand auf die Dame zugehen kann? Dort drüben, wie ist es mit denen davor, die beten schon füreinander, okay? Ja, super, also wunderbar, da ist jemand. Dann brauchen wir noch eine Person, da eine Frau. Kann noch eine Frau zu der Dame mit den blonden Haaren hingehen? Ja, genau, Lea, geh hin, genau, super. Ja, super. Okay, jetzt hat jetzt jeder jemand oder braucht noch jemand? Da braucht noch jemand. Sarah, geh du zu ihr. Genau. So, okay, jetzt hat jeder jemand. Wer meldet sich noch? Wo meldet sich noch jemand? Ah, hier. Okay, wer geht auf die Dame zu? Du, ja, super. Also, hat jetzt jeder jemand? Ich frage nochmal. Okay, gut, dann kannst du die Hand runternehmen, wenn du jemand hast. Okay, jetzt pass auf, jetzt machen wir Folgendes. Die Ordner gehen jetzt ganz kurz durch. Und wir haben heute etwas speziell. Ich habe extra gesagt, ich möchte heute gerne Desinfektionsöl. Das heißt, was jetzt in die Hände derjenigen getan wird, die dienen, lass es dir einfach die Hand tun, mach noch gar nichts, sondern lass dir einfach die Hand tun, ist zum einen desinfizierend aus offensichtlichen Gründen, aber gleichzeitig ist es Öl, es ist Desinfektionsöl. Das heißt, wir nehmen das heute symbolisch als das Öl der Heilung, okay? Also lass dir einfach da ein, und es riecht auch gut übrigens. Ja. Halleluja, das ist das kostbare Öl. Ah, Irme hat schon Öl in den Händen vorher. Halleluja, das ist die Manifestation. Halleluja, schon vorher. Das ist das übernatürliche Öl des Geistes. Okay, gut. Also geht einfach ganz kurz durch und tut ihnen das Öl in die Hand. Noch nichts machen. Ja, noch nichts machen. Halleluja. So, okay. Ihr Ordner, wenn ihr durch seid, dann winkt mit der Hand, wenn jeder das Öl hat. Wenn du zu Hause bist, du kannst dir auch irgendein Öl nehmen. Du hast sicher irgendwas daheim. Und wenn es, keine Ahnung, Salatöl ist, es riecht nicht so gut wie unseres hier, das ist der Vorteil derer, die live dabei sind, aber nimm dir einfach das Öl, okay? Nimm dir das Öl. So. Okay. Jetzt. Braucht jemand noch Öl in der Hand? Wenn du es schon übernatürlich in die Hand bekommen hast, so wie die Irme, dann brauchst du dir gar keins mehr geben lassen. Halleluja. Okay, gut. Jetzt machen wir Folgendes. Jetzt sprechen wir gemeinsam ein Bekenntnis als erstes. Wir sprechen gemeinsam ein Bekenntnis. Macht noch nichts mit dem Öl. Ja? Halte das Öl schön in der Hand, es duftet. Ja. Jetzt sprechen wir gemeinsam ein Bekenntnis. Insbesondere die natürlich, die jetzt in das Portal der Heilung eintreten wollen und Heilung empfangen wollen, aber ihr alle sprecht es einfach mit. Sag einfach, danke Jesus, dass du das Portal bist in den Raum der Herrlichkeit und der Heilung. In deinem Namen trete ich jetzt ein in die Realität des neuen Bundes. Aus Gnade durch Glauben trete ich ein in den Raum des heilenden Salböles Gottes, des Öls des Heiligen Geistes. In Jesu Namen. Und jetzt nimmt die Person, die das Öl in der Hand hat, das Öl und schmiert es einfach auf die Stirn, macht vielleicht ein Kreuz damit oder wie auch immer und sagt, ich salbe dich mit dem Öl der Heilung. Ich salbe dich mit dem Öl der Heilung. Und jetzt beginne ich von vorne zuerst zu beten und ihr betet in Sprachen. Diejenigen, die den anderen dienen, betet in Sprachen, sagt jetzt noch gar nichts, sondern ich bete jetzt einfach ein Gebet für alle. Vater, in dem Namen Jesus, ich danke dir für dein Öl der Salbung, das gerade jetzt fließt. Und so, Vater, wie auch im Alten Bund bereits das Öl der Salbung verwandt worden ist, Herr, um Wunden auszuwaschen und die Heilung zu beschleunigen und Wundheilung zu bringen. Herr, so sage ich jetzt in dem Namen Jesu Christi, jede Verletzung der Seele, jede Verletzung des Körpers, jede Verletzung des Geistes dieser Personen, die jetzt gerade hier dieses Salböl empfangen haben. Ich nehme darüber jetzt Autorität und ich setze die Dynamiskraft Gottes, die Kraft des Salböls Gottes jetzt frei für jede Verletzung, frei für jedes Trauma. Vater, ich setze das Blut Jesu Christi frei für jede Sünde, die vielleicht involviert war oder auch von anderen, die begangen worden ist. Wir nehmen das Blut Jesu Christi jetzt in Anspruch, in dem Namen und in der Autorität Jesu Christi. Und ich setze jetzt vollständige, vollkommene Heilung frei für alle betroffenen Körperteile in dem Namen Jesus. In dem Namen Jesus. Und jetzt darfst du die Person fragen, ganz kurz und sagen, welches Körperteil betrifft es? Und wenn sie dir es gesagt hat, dann gib einfach den Befehl zu diesem Körperteil. Wir sprechen in dem Namen Jesus zu dem Knie, wir sprechen in dem Namen Jesus zu der Halswirbelsäule, wir sprechen in dem Namen Jesus zu dem Schultergelenk, du kannst auch die Hand drauflegen, wenn die Person es erlaubt, in Jesu Namen, wir sprechen zu diesen Körperteilen jetzt, in die Schöpfungsordnung Gottes zu kommen, in dem Namen Jesu Christi. Wir setzen das Öl der Heilung frei hinein in dieses Körperteil und in dem Namen Jesu Christi befehlen wir jedem Schmerz, jetzt dieses Körperteil zu verlassen, jetzt dieses Gelenk zu verlassen, jetzt diese Gliedmaßen zu verlassen. Wir befehlen in dem Namen Jesus jeder Bewegungseinschränkung, jetzt diesen Körper zu verlassen, jetzt diese Beine, jetzt diese Knie, jetzt diese Wirbelsäule zu verlassen, in dem Namen und in der Autorität Jesu Christi. Halleluja. Danke, Vater, für das Portal der Heilung, das jetzt offen ist, Herr. Danke, Herr, für das Salböl Gottes, das jetzt fließt in dem Namen Jesu Christi. Göttliche Ordnung frei in den Beinen, göttliche Ordnung frei in den Knien, göttliche Ordnung frei in den Wirbel, göttliche Ordnung frei in den Hüften, göttliche Ordnung frei im Kopf, in Jesu Namen. Gib den Befehl, gib den Befehl, gib den Befehl, gib den Befehl. Halleluja, Halleluja. Danke, Jesus, danke, Jesus, danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Gib den Befehl. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Und wenn du den Befehl gegeben hast, dann sagen wir jetzt, und jetzt hör gut zu, der du die Heilung brauchst, hör gut zu, ich sage dir jetzt in dem Namen Jesu Christi, tu etwas, was du vorher nicht tun konntest. Bewege es. Ja, ohne jetzt in Gefahr zu sein, dich zu verletzen oder so, aber einfach geh da hinein im Glauben, handle im Glauben, handle nach dem Wort Gottes, Halleluja, handle in dem Namen Jesus, handle und du wirst leben, in Jesu Namen, jetzt, jetzt, tu es jetzt, verschiebe es nicht auf irgendwann, sondern tu es jetzt, wenn du jetzt keine akuten Schmerzen hattest, macht auch nichts, dann schüttel einfach deinen Körper durch und nimm einfach damit im Glauben in Anspruch, dass du geheilt bist. Halleluja. Nimm es einfach im Glauben in Anspruch. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Wenn du Schmerzen hattest, dann jetzt bewege es. Beweg den Arm. Beweg das Handgelenk. Beweg die Finger. Beweg das Knie. Beweg den Rücken. Beug dich nach unten. Beug dich wieder nach oben. Tu etwas, was du vorher nicht tun konntest. In dem Namen Jesus. In dem Namen Jesus. Halleluja, Halleluja. Und dann gib ihm die Ehre für seine Heilung. Dann gib ihm die Ehre. Halleluja. Danke, Jesus. Ja, lass uns mal Jesus die Ehre geben. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke für dein Portal. Geh da hinein. Geh da hinein. Halleluja. Preist den Herrn. Halleluja. Ja, einige testen noch aus. Während du noch austestest, einmal lass mich schon mal fragen. Wer von euch merkt jetzt, dass Bewegungseinschränkungen oder Schmerzen verschwunden sind oder zumindest zu 80% zurückgegangen sind? Streck einfach mal deine Hand aus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Halleluja. Da hinten auch. Danke, Jesus. Geben wir da auch. 13, geben wir Jesus die Ehre da auch. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Ihr anderen, geht weiter rein in dieses Portal der Heilung. Halleluja. Ganz schnell. Einige von denen, die jetzt einfach die ihre Heilung erlebt haben. Vielleicht hattest du starke Schmerzen oder Bewegungseinschränkungen. Vielleicht über längere Zeit. Jetzt ist es weg. Jetzt ist es 100% weg. Komm ganz schnell nach vorne und erzähl, was passiert ist. Gib einfach ganz schnell ein Zeugnis, weil in dem Moment, wo du es weitergibst, was passiert ist, wird es versiegelt. Also komm ganz schnell nach vorne und erzähl, was passiert ist. Halleluja. Ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell. Halleluja. Was ist bei dir passiert? Es knirscht nur. Können wir bitte das Mikro? Es knirscht nur noch. Was ist? Was knirscht? Also ich habe Probleme mit der Halswirbelsäule immer gehabt, ja, dass die immer so verstaucht waren. Okay. Und jetzt ist es so, du musst natürlich zum Orthopäden. Ja, das ist klar. Aber was waren die Symptome vorher? Kopfschmerzen. Kopfschmerzen. Du hattest Kopfschmerzen, als Blockaden, du herkamst. Blockaden. Und jetzt gerade eben legt er die Hand auf und spricht für mich und... Ja. Weg. Die Schmerzen jetzt sind weg. Halleluja. Preis den Herrn. Gebt mir Jesus die Ehre. Danke, Jesus. Klar musst du es beim Orthopäden checken, aber du merkst, es ist vollkommen frei. Ich habe jetzt keine Schmerzen mehr, seitdem er jetzt gesprochen hat. Ja, Amen. Genau, du bist in das Portal der Heilung reingegangen. Wunderbar. Aus Gnade. Halleluja. Gebt Jesus die Ehre. Halleluja. Ganz schnell, wer möchte noch kurz erzählen? Komm ganz schnell nach vorne. Wenn du gemerkt hast, dass die Schmerzen weggegangen sind, die Bewegungseinschränkungen, komm ganz schnell nach vorne. Seid stark und mutig. Halleluja. Lass dich nicht abhalten. Ja, komm. Lauf. Ja, alle zusammen. Genau, alle zusammen. Wir können alle gleichzeitig. Es ist wie beim Pool Bethesda. Alle gemeinsam rein. Halleluja. Preis den Herrn, was bei dir passiert? Also ich habe morgens nach dem Aufstehen immer so Schmerzen in den Füßen. Ja. Yeah. Und ich habe jetzt richtig Kraft gespürt und ich spüre Leichtigkeit. Ja. Yeah. Und ich denke, das ist weg. Ich kann es halt erst morgen früh testen. Amen. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass es Halleluja. Preis, wie lange hattest du das? Auch eigentlich jetzt erst 2-3 Tage. Immer so... Okay. Also noch gar nicht lange. Und gab es eine Ursache? Warst du irgendwie gestürzt, oder? Nee, gar nichts. Nee. Okay, aber waren immer Schmerzen beim Aufstehen? Ja, immer nur ganz kurz und dann war es weg. Okay. Aber das muss auch gehen. Genau, Amen. Und jetzt kommt es nicht mehr wieder. Amen. Halleluja. Preis den Herrn. Gebt mal Jesus die Ehre. Was ist bei dir passiert? Ich habe seit circa 7-8 Jahren, kann ich beide Arme nicht so nach oben strecken. Ganz kurz, 2 Sekunden, dann tut alles weh. Also mit anderen Worten, also, das, was du jetzt gerade machst, konntest du 7-8 Jahre nicht tun? Also ohne Schmerzen, nur mit Schmerzen. Okay. Und dann 2-mal im Lobpreis und dann musste ich gehen. Und jetzt und ist jetzt? Alles gut. Jetzt ist alles gut. Ja. Mach's mal noch mal ein paar Mal. Ja. Halleluja. Wow, seit 7-8 Jahren konntest du es nicht tun. Ja. Preist den Herrn, gib mir Jesus die Ehre. Ja. Jetzt hast du keine Schmerzen mehr. Nein. Halleluja, und kannst richtig so machen. Ja, alles gut. Halleluja, Amen. Jetzt kannst du ihn richtig loben und preisen. Halleluja. Preist den Herrn, was ist bei dir passiert? Also ich habe Kopfdruck gehabt und auf der rechten Seite habe ich so Blockade gehabt und Schmerzen und das ist jetzt komplett weg. Halleluja, wie lange hattest du das? Also das habe ich schon immer eigentlich. Schon immer? Also schon von Geburt an? Nee, aber ich habe Unfall gehabt auch und mehrere und aufgrund Probleme halt mit der Halswirbelsäule. Ah, du hattest am Donnerstag in der Schule erzählt, du hattest einen Motorradunfall. Ja, mehrere. Okay, und mehrere sogar. Ja. Aha, konntest nicht lassen. und seit diesen Motorradunfällen hattest du diese Probleme mit dem Nacken. Ja, richtig. Ja, richtig. Und mit dem Kopf. Und das ist jetzt komplett weg. Jetzt, also der Kopfdruck ist weg und die Nackenblockade über rechts ist jetzt weg, ja. Ja, preist den Herrn. Ja. Amen, gebt mir Jesus die Ehre. Halleluja. Preist den Herrn, was ist bei dir passiert? Bei mir sind immer die Hände eingeschlafen. Ich habe auch mit dem Halswirbel Probleme. Ja, verstehe. Und das ist jetzt weg. Das ist jetzt weg. Das heißt, die Taubheit ist weg aus den Händen. Ja. Wow, das ist schon mal gewaltig. Halleluja, das ist ein starkes Wunder. Dass nicht wiederkommt. Ja, dass was wiederkommt? Dass nicht wiederkommt. Ah, dass nicht wiederkommt, ja. Amen. Nee, komm nicht wieder, weil Jesus hat dich geheilt. Ja, genau. Du bist durch das Portal der Gnade gegangen. Ja, genau. Amen. Ja. Amen. Noch was passiert jetzt gerade? Meine Wirbelsäule fühlt sich jetzt ganz leicht an. Wow. Ihre Frau hat gebetet für mich. Wow. Und ich danke Jesus für die Heilung. Amen. Danke Jesus für eine komplett neue Wirbelsäule. Jesus, Halleluja. Was ist bei dir passiert? Schmerzen durch einen starken Bluterguss unterm linken Knie. Unterm linken Knie. Die sind jetzt weg. Die sind jetzt weg? Ja. Halleluja. Du warst gefallen, oder? Da drauf? Dass der ich habe einen Unfall gehabt. Du hattest einen Unfall. Wie lange war der Bluterguss? Na, sehr lange. Sehr lange, also Monate? Ja, Monate, ja. Monate. Ja. Und seitdem hattest du Schmerzen unter dem Knie? Ja. Und jetzt sind die Schmerzen komplett jetzt sind weg. Sie weg, ja. Halleluja, preis den Herrn. Ja, beweg's mal, come on. Danke, Jesus. Halleluja. Gib mal Jesus die Ehre für all diese Zeugnisse. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Jetzt pass auf. Er hat mir noch was gezeigt. Und zwar alle diejenigen heute Morgen hier, du hast eine Krankheit diagnostiziert bekommen vom Arzt, die dich in deinem Leben in irgendeiner Form einschränkt. Das kann ein Herzproblem sein, das kann ein Tumor sein, das kann eine Bauchspeicheldrüsenfehlfunktion sein, das kann ein anderes Organ sein, das nicht richtig funktioniert. Irgendeine Krankheit, die diagnostiziert worden ist in deinem Leben, die dein Leben einschränkt, vielleicht sogar gefährdet, je nachdem, muss nicht sein, aber auf jeden Fall einschränkt. Und jetzt mal unabhängig davon, ob die Ärzte gesagt haben, dass es irgendwann wieder weggeht, aber du leidest einfach in irgendeiner Form unter dieser Krankheit. Weißt du, Jesus hat das Joch getragen. Jesus hat am Kreuz alle Krankheit auf sich genommen. Und ich möchte jetzt einfach genau das Gleiche, was wir gerade gemacht haben, möchte ich nochmal für alle diejenigen machen, die einfach unter einer solchen Krankheit in irgendeiner Form gerade jetzt leiden. Und deswegen möchte ich euch einfach bitten, einfach aufzustehen, da wo ihr seid, sodass jemand auf euch zukommen kann. Wir machen es genauso wie jetzt. Einfach steht am besten auf und streckt gleich eure Hand auch aus, sodass die anderen sehen können. Und dann können die anderen aufstehen und einfach auf sie zugehen und schauen, wer sich gemeldet hat. Einfach, wenn du einfach unter irgendeiner Krankheit leidest, in irgendeiner Form irgendeine Fehlfunktion hast in deinen Organen oder einem Organ oder wo auch immer, ein Herzproblem oder Schilddrüsenkrankheit zum Beispiel oder Blutproblem, was auch immer es ist. Ja? Steht einfach auf und die anderen, ihr schaut einfach rum, ihr streckt eure Hand aus und die anderen gehen auf euch zu. Okay, jeder, der das braucht, streck einfach deine Hand aus und jemand geht auf dich zu und kommt zu dir hin. Bitte auch noch nichts machen. Wir machen wieder genau das Gleiche wie gerade eben. Ihr könnt gleich, die Ordner können schon beginnen mit dem Salböl, ja, auf die Hände, können schon beginnen. Das Öl der Heilung wird ausgeteilt, ja. Weil ich glaube, dass heute Dinge passieren. Vielleicht ist jemand hier und du hattest vielleicht auch zum Beispiel ein Geschwür oder so und hattest deswegen auch Schmerzen. Du bist vorher nicht aufgestanden, weil die Schmerzen nicht von den Knochen kamen, aber du hast eine andere Krankheit oder ein anderes Problem und daher kommen die Schmerzen. Dann ist das jetzt für dich. Ist noch jemand, der niemand hat? Streck einfach deine Hand aus. Hier ist noch jemand, der noch jemand braucht. Da ist noch jemand, der noch jemand braucht. Geht einfach auf die Person zu. Es sind genügend da, die noch für niemand beten. Das weiß ich, weil so viel waren es nicht. Da hinten ist auch noch jemand, der noch jemand braucht. Genau, geht einfach auf die Dame dort hinten. Ist jemand, der für diese Dame dort hinten eintritt? Ist jemand noch frei? Ja, da kommt jemand. Okay, ist jemand noch frei? Okay, wer braucht noch jemand? Streck noch mal die Hand aus. Wenn du noch niemand hast, streck noch mal die Hand aus. Ich möchte noch mal sehen, hat jeder jemand? Okay, sieht gut. Halt hier, ihr braucht noch jemand, Valerie? Nee. Wer braucht noch jemand? Streck einfach die Hand aus. Okay, jeder hat jemand. Okay, jetzt pass auf. Schließt eure Augen. Auch ganz besonders diejenigen, die das Problem haben. Schließ einfach deine Augen und sag, Herr Jesus Christus, ich danke dir für das Zeitalter der Gnade. Durch dich trete ich jetzt ein in den Raum des heilenden Öles, deiner Salbung. Danke, dass ich nichts dafür tun muss. Danke, dass es keine Voraussetzung gibt, sondern ich glaube dir, Jesus, und deinem Wort. Und aus Gnade trete ich jetzt ein in diesen Raum der Heilung für meinen Körper. In Jesu Namen. Amen. Und jetzt sagt die Person mit dem Salböl in der Hand, sagt wieder, ich salbe dich mit dem Öl der Heilung. Und streicht das Öl auf die Stirn. Und wir beginnen zu beten. Vater, in dem Namen Jesus danke ich dir für jeden Einzelnen. Ihr betet einfach nur in Sprachen, noch nichts sagen, noch nichts konkret sagen, sondern einfach ihr betet nur in Sprachen. Vater, ich danke dir in dem Namen Jesus, dass dein Sohn Jesus am Kreuz von Golgatha jede Krankheit getragen hat, egal welchen Namen sie haben mag. Ob sie sich MS nennen mag, ob sie sich Parkinson nennen mag, ob sie sich Krebs nennen mag, ob sie sich Diabetes nennen mag, wie auch immer diese Krankheit sich nennen mag, Hashimoto oder wie auch immer, Herzkrankheit, Niereninsuffizienz, Leber, Zirrhose, Hepatitis, was auch immer, wie auch immer der Name sein mag. Wir sagen jetzt in dem Namen Jesus, beugt sich jeder Name von Krankheit. Ich nehme Autorität jetzt in dem Namen Jesu Christi über jeden Geist von Krankheit hier in diesem Raum und ich sage, diese Geister von Krankheit haben jetzt die Söhne und Töchter Gottes zu verlassen, weil sie eingetreten sind durch das Blut Jesu Christi in den Raum der Heilung. Danke Jesus für dein Blut, das sie reinigt, gerade jetzt, wo sie vielleicht selber gesündigt haben, Herr, oder wo andere an ihnen gesündigt haben. Danke, Herr, dass durch dein Blut jetzt Vergebung fließt, Herr, und danke, Herr, dass durch die Kraft des Heiligen Geistes jetzt die Dynamis Power Gottes fließt und die Kranken gesund macht, Herr. Ja, die Dämonen in die Flucht schlägt, Herr. In dem Namen Jesu Christi. Danke für heilende, wunderwirkende Kraft, Herr. Was kein Auge gesehen hat, was kein Ohr gehört hat, was in keines Menschen Herz gekommen ist, das hast du denen bereitet, die dich lieben. Danke, dass gerade jetzt langjährige Krankheitsgeschichten zum Ende kommen. In dem Namen Jesu Christi. Halleluja. Danke für deine Barmherzigkeit. Danke für das Haus der Barmherzigkeit. Danke für das Haus des Ölbaums. Danke für die heilende Salbung Gottes gerade jetzt. In dem Namen Jesu Christi. Halleluja. Und jetzt darf die Person, die einfach der anderen dient, darf jetzt einfach kurz fragen, was ist die Krankheit? Welches Organ funktioniert nicht? Und dann sprichst du hinein, dann gibst du den Befehl, dann sagst du in dem Namen Jesus, Herz, komm in die Ordnung Gottes. Du sagst in dem Namen Jesus, Organe kommt in die Ordnung Gottes, in dem Namen Jesus, ich zerbreche die Macht der Krankheit über dir jetzt in Jesu Namen, Krebs weicht in Jesu Namen, MS geht raus, Halleluja, all die Symptome, auch über Livestream übrigens, sei dabei, Halleluja, nimm das in Anspruch, all die Symptome, die da waren, verlassen jetzt deinen Körper, gib den Befehl, Halleluja, keine langen Erklärungen in Bezug auf die Krankheit, sondern gib den Befehl, die Symptome verschwinden, die Krankheit weicht, das Organ kommt zurück in die Ordnung Gottes. Das Portal der Heilung ist offen. Halleluja, Halleluja, gib den Befehl. In Jesu Namen, gib den Befehl. Jetzt, jetzt, jetzt, jetzt, jetzt, jetzt, jetzt, jetzt, jetzt. Halleluja, jetzt, jetzt, oh jetzt, jetzt. Danke, Vater. Danke, Vater, danke, Vater. Auch über Livestream fließt die heilende Kraft. Halleluja. Ich sehe jemanden mit Parkinson, du zitterst in deiner rechten Hand. Und gerade jetzt auch über Livestream, im Namen Jesus, kommt dieses Zittern zum Stopp. In Jesu Namen. Schreib mir eine E-Mail an wunder@glorylife.de. Halleluja, Halleluja. Danke, Jesus, danke, Jesus. Gib den Befehl, sprich hinein. Halleluja, Halleluja. Danke, Jesus, danke, Jesus, danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. So, und wenn du den Befehl gegeben hast, wenn du den Befehl gegeben hast, dann im Namen Jesus, wenn es irgendetwas gibt, was die Person tun kann, um jetzt einfach im Glauben ihre Heilung zu ergreifen, dann lass sie das jetzt tun. Lass sie die Krankheit abschütteln. Wenn sie Schmerzen hatte, dann check, was ist jetzt mit den Schmerzen passiert. Wenn es nichts gibt, was sie jetzt testen kann, sondern das erste Arzt testen kann, dann schüttel einfach im Glauben auch diese Diagnose ab. Wir sagen, auch das, was die Ärzte gesagt haben, mag das Natürliche sein, aber wir setzen die Ebene des Geistes, die Ebene der Herrlichkeit frei hier in diesem Raum. Wir sagen, durch seine Wunden ist uns Heilung geworden. Wir setzen komplette Gesundheit frei bei jedem Einzelnen hier in diesem Raum. Komplette göttliche Schöpfungsordnung in jedem einzelnen Körperteil. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Halleluja. Ich weiß, einige Dinge kannst du nicht sofort checken, aber wenn du Schmerzen hattest, dann check es jetzt, wie es mit den Schmerzen. Wenn du irgendwie sonst eine Einschränkung hattest, dann check, was jetzt mit der Einschränkung ist. Halleluja. Check es, tu etwas, was du vorher nicht tun konntest. Geh im Glauben rein. Halleluja. Und wenn du weißt, dass du geheilt bist, dann gib einfach Jesus die Ehre. Halleluja. Lass uns einfach Jesus die Ehre geben. Für all die Wunder, die passieren. Halleluja. Für all die Wunder, die schon passiert sind. Alles, worum ihr betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. Halleluja. Preis dir, was ist bei dir passiert gerade? Komm, erzähl gleich mal. Halleluja. Wenn du einfach merkst, dass Symptome, die du vorher hattest, verschwunden sind, komm einfach ganz schnell nach vorne und erzähl, was passiert ist. Erzähl einfach, was passiert ist. Halleluja. Was ist bei dir passiert gerade? Ich hatte auf der Bronchie und es hat mir immer wieder die Luft abgeschnitten. Ja. Hattest du Asthma, oder? Ja, Asthma und einfach die Bronchie, also von der Lunge her. Ja. Und was ist jetzt passiert? Ja. Es wurde kalt beim Gebet. Ja. Und sonst wird es ja immer warm. Ja, manchmal wird es auch kalt, wenn der Heilige Geist kommt. Also bei mir wird es immer warm. Das gibt es auch, das habe ich schon öfters gehört. Ich habe es noch nie erlebt, dass es kalt wird. Und jetzt? Jetzt wurde es kalt und ich merke, ich habe mehr Luft. Wow, preis den Herrn, Halleluja. Ja. Gott hat das Asthma weggenommen, kann das sein? Ja. Atme mal tief durch. Ja, ich habe Luft. Du hast Luft. Wie lange hattest du diese Luft nicht? Ja, ein paar Monate. Schon ein paar Monate? Ja. Hattest du immer diese Einschränkung beim Atmen? Ja, ja. Und jetzt? Atme mal durch. Luft. Halleluja. Preist den Herrn. Lass uns Jesus die Ehre geben. Halleluja. Danke, Jesus. Herzlichen Glückwunsch. Wer hat noch was erlebt, was sich gerade jetzt verändert hat? Oder auch, du hast noch nicht Zeugnis gegeben von etwas, was im Lauf des Gottesdienstes, vielleicht vorher am Ende vom Lobpreis auch passiert ist. Und du hast festgestellt, die Symptome sind weg. Komm einfach nach vorne. Wir machen eine letzte Zeugnisrunde jetzt. Einfach, wenn du was erlebt hast, komm nach vorne und erzähl, was passiert ist. Okay? Was ist bei dir passiert? Bei mir ist jetzt im Moment noch nichts passiert, aber ich hatte die Woche eine Knochendichte-Messung nach Grund, weil es letztes Jahr ganz schlimm war. Ja, die Knochendichte. Genau. Und am Sonntag habe ich es aber ganz vergessen, hier zu sagen, als ich da war. Und da habe ich für dich gebetet letzten Sonntag. Ja, aber für das ja nicht speziell. Nicht für das speziell, ja. Genau, und dann war ich am Montag beim Arzt und dann war die Arzthelferin, die das gemacht hat, schon ganz durcheinander, weil irgendwie alles komisch war. Wow. Und wollte, wir müssen das wiederholen, das stimmt irgendwas nicht. Ne? Oho. Und dann kam der Arzt, der war sehr unfreundlich mit dem Ganzen, hat sich nicht gefreut für mich, sondern hat eigentlich keine Zeit gehabt, mir das zu erklären. Ja. Aber was hat er gesagt? Der hat mir dann, ich habe gesagt, ich möchte jetzt auf Augenhöhe mit Ihnen sprechen und ich möchte, dass Sie mir das erklären. Ja. Also es war ganz unglücklich. Aber was ist denn passiert? Was hat das denn weiß ich ja noch gar nicht, weil ich jetzt noch einen anderen Termin beim anderen Arzt machen lasse. Und der findet eben erst in ein paar Wochen statt, deswegen kann ich es ja jetzt nicht genau sagen. Aber was willst du denn jetzt erzählen? Nur, dass das ja jetzt schon eigentlich besser ist. Oh. Das war, also er hat es in der Tabelle schon gesehen, dass es besser ist. Ach so, die Knochendichtewerte sind besser geworden. Genau, die sind besser geworden. Ach so, ja, das meine ich ja. Ich wollte ja wissen, was hat Gott getan. Entschuldigung, okay. Habe ich jetzt vergessen. Der Arzt ist ein anderes Problem, aber was hat Gott getan? Also das stimmt wirklich, ist ein anderes Problem. Ja, genau. Also die waren eben so viel besser wie letztes Jahr. Okay, letztes Jahr wurden sie gemessen und jetzt sind sie viel besser dadurch. Genau, letztes Jahr waren und sie sehr schlecht, also verstehen. Nicht altersgerecht, sondern schlechter. Und jetzt waren sie so viel besser, die sind ganz durcheinander gekommen. Ah, okay. Preis den Herrn. Halleluja. Geben wir Jesus dafür die Ehre. Und das Weitere berichtest du dann. Halleluja. Was ist bei dir passiert? Darf ich abziehen? Ja. Ich habe für jemanden gebetet und ich hatte davor kurz so Schmerzen in der Seite gehabt. Hier du hast für jemanden gebetet, aber du hattest selber Schmerzen. Ja. Okay. Und dann, das ist jetzt weg. Wow, das heißt, als du für die andere Person gebetet hast, ist bei dir weggegangen. Ja. Halleluja. Wisst ihr, was das ist? Das ist Hiob. Hiob im letzten Kapitel, wo es heißt, als Hiob für seine Freunde betete, da wendete Gott sein Geschick. Amen. Halleluja. Noch was? Was ist noch passiert? Also ich habe das erlebt mit Bethesda. Ich hatte einen Gallestein gehabt und musste dann selber ins Krankenhaus. Ich musste einen Notarzt rufen. Ja. Und ich habe selber vorher, war ich im Gebet gewesen, hatte ich gebetet für die Gemeinde. Ja. Und dann der Notarzt ist gekommen und während der Fahrt, ich war dann dort, bin dort angekommen und da hat der Gallestein sich gelöst. Ich bin dort zur Toilette gegangen, habe gefragt, ob ich zur Toilette gehen kann. Ich müsste mal. Und das sagte ja. Und dann bei der Untersuchung nachher, wo sie Sono gemacht haben, sagt er, da hat sich das gelöst, der ist weg, da war dann die Galleblase. Wurde nichts mehr gefunden. Nee, die war dann geknickt, sage ich, das geht dann auch. Ja. Und wie gesagt... Die Gallenblase war geknickt, weil der Stein rausgegangen war. Ja, und war ich kam und die haben dann Stein. Und dann hatten die auch noch einen Test gemacht und der war negativ, also wegen Corona. Und dann hatte die noch einen zweiten Test gemacht und den hatten sie eingeschickt gehabt, oder im Labor gegeben. Ja. Und es war dann so, dass der Arzt gesagt hat, weil ich hatte keine Schmerzen, nichts mehr. Und dann hat der Arzt gesagt, also der Stationsarzt, also eigentlich möchte ich sie dann entlassen, weil sie habe ja nichts. Ja. Und dann, weißt du, das ist immer gut, wenn die Ärzte sowas haben. Und dann war da auch Bibelverse an der Wand, also wie gesagt, es war auch erst so, dass sie gar kein Krankenhaus frei hatte und ich habe gesagt, ja, dann gebe ich dir es. Aber lange Rede, kurzer Sinn, du hattest einen Gallenstein und der ist weg. Und erst bevor der Arzt überhaupt untersuchen konnte, war er schon verschwunden. Ja. Halleluja. Preist den Herrn. Amen. Amen. Halleluja. Okay, was ist bei dir passiert? Ich hatte letzten Sonntag hier an der Schläfe einen Insektenstich und dann ganz brutale Kopfschmerzen die ganze Woche. Eine Allergie gegen Insektenstich? Ja. Ja, die und muss heute gehen, weil da war nämlich der Eindruck da vor dem Gottesdienst, dass heute jemand von Insektenstichallergie geheilt wird. Und ich wollte gestern so immer denken, ja, ich sage ab, das wird alles viel zu viel, ich fahre nicht mit. Und dann kamen die Schmerzen immer stärker. Aber ich bin hier und ich habe gemerkt, während dem Gottesdienst sind sie wesentlich weniger geworden. Halleluja. Und du bist nicht durch Zufall hier, weil ich kann es dir zeigen, auf meinem Zettel steht das Wort der Erkenntnis, dass heute jemand von Insektenstichallergie geheilt wird. Also ist das, das hatte ich noch nie, so ein Wort, das hatte jemand aus unserem Gebetsteam. Ja, pass auf, wo habe ich es? Irgendwo hier muss es stehen. Es steht auf dem anderen Zettel, aber es hatte jemand vom Gebetsteam. Also und deswegen muss das jetzt gehen, diese Insektenstichallergie. Amen, deswegen bist du hier. Darf ich die Hand drauflegen? Halleluja, danke Vater, dass diese Insektenstichallergie jetzt meine Schwester verlässt, Herr, dass nie wieder diese allergischen Reaktionen auftreten. Danke, dass sie heute Morgen hierher gekommen ist, dass jetzt die Schmerzen schon gegangen sind, aber danke, Herr, dass es nicht mehr wieder auftreten wird, auch bei zukünftigen Insektenstichen, nicht mehr, in Jesu Namen. Und am besten gar kein Stich mehr. Aber okay, da braucht es viel Glauben. In Jesu Namen. Wow. Frei und los. Atme mal aus, in Jesu Namen. Raus, in Jesu Namen. Puh, Jesus. Halleluja. Amen. Amen. Preis den Herrn, gib mir Jesus die Ehre. Was ist bei dir passiert, Steven? Was ist bei dir passiert? Ich habe für mein Herz beten lassen, weil mein Herz ist so verletzt. Egal, wird jetzt in den Rahmen springen. Yeah. Und ich spüre einfach, das geht mir richtig gut und bin Gott sehr, sehr dankbar dafür. Wow, Amen. Halleluja. Danke, Jesus. Was ist bei dir passiert? Vor 2 Wochen hat die Micha mit mir gebetet, weil er gesagt hat, eigentlich müsste ich Hörgeräte tragen. Aha. Weil durch Erkältung hatte ich da Wasser im Ohr, konnte 2 Wochen gar nichts mehr hören. Mhm. Und dann hat man festgestellt, dass das Gehör schlechter geworden ist auf beide Ohren. Eine Ohr noch schlechter und auf andere auch. Okay. Auf jeden Fall hat sie dann mit mir gebetet. Und da war so richtig Kraft Gottes da und hat mich umgehauen, musste mich sogar heben. Und dann habe ich nachher gesagt, nach dem Gottesdienst, ja, du, die Frau hinter mir, die hat so laut gesungen, das habe ich sogar gehört noch. Das heißt, jetzt sind deine Ohren... Ich habe das mehr gehört wie sonst. Okay. Das und auch in letzter Zeit, denke ich, wenn man... Das heißt, um es genau zu sagen, seit 2 Wochen hörst du besser. Ja. Ja. Seitdem für dich gebetet worden ist, hörst du besser. Ja, seitdem ich habe mir gebetet. Halleluja. Und du glaubst nicht mehr, dass du noch ein Hörgerät brauchst, oder? Ich habe jetzt die ganze Zeit, seit ich hier bin, kein Hörgerät angehabt. Ja, und hörst gut. Die ganze Zeit. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Preis den Herrn. Gib mir Jesus die Ehre. Halleluja. Wenn du über Livestream zuschaust, schreib uns eine E-Mail an wunder@glorylife.de, was passiert ist. Manchmal kriegen wir Berichte erst viel später. Ich habe jetzt gerade einen Bericht bekommen von jemand aus der Schweiz. Ich war letztes Jahr im Oktober, war ich mit Irina, waren wir in der Schweiz und da hatte ich ein Wort der Erkenntnis gehabt für eine Frau, ich hatte das Wort gehabt, es war ganz interessant, dass jemand mit seinem rechten Lungenflügel ein Problem hat. Und diese Frau kam nach vorne und erzählte, dass sie als sie 10 Jahre war, lungenkrank war und jahrelang in Behandlung war und seither hatte sie einen Schaden an ihrer rechten Lunge. Und jetzt hat sie praktisch 10 Monate danach hat sie das Zeugnis geschickt und hat geschrieben, ich habe eine neue Lunge. Als 10-Jährige war ich lungenkrank, war jahrelang in Behandlung. Ich bin zwar gesund geworden, aber mit bleibendem Schaden. Auf der rechten Lunge hatte ich einen Druckschmerz und immer zu wenig Sauerstoff. Nach Gebet am 9. Oktober von Pastor Georg Karl im Zoe Gospel Center in Zürich in der Schweiz wurde meine rechte Lunge geheilt. Ich habe keine Schmerzen mehr und normale Sauerstoffzufuhr. Jesus hat mich gesund gemacht. Halleluja. Preis den Herrn. Halleluja. Also schreib uns deinen Bericht, was passiert ist bei dir. Schreib uns, was der Heilige Geist getan hat. Da ist ein Raum der Wunder, auch heute Morgen. Einige Dinge, weißt du, die könntest du jetzt nicht sofort testen. Aber nimm das im Glauben. Ja? Wenn du wieder zum Arzt gehst, erwarte, so wie du es gerade gehört hast, die Knochendichte-Messung ist wieder gut. Oder was hatten wir da, der Gallenstein ist verschwunden. Oder was auch immer die Diagnose war, erwarte, dass etwas anderes rauskommt als beim letzten Mal. Amen. Oder Schwerhörigkeit der Hörgeräte. Akustiker hat festgestellt, Schwerhörigkeit. Das nächste Mal erwarte einen anderen Bericht. Amen. Weil da ist heilende, wunderwirkende Kraft. Ich bin jetzt so begeistert gewesen. Letzte Woche gab es in Hamburg, bei uns bei Glory Life Hamburg, gab es dort eine Taufe. 5 Leute wurden getauft dort im Norden. Ah, das ist schon an sich schon ein Applaus wert. Halleluja. Preist den Herrn. Aber einer der Täuflinge hat ein ganz starkes Zeugnis, und zwar ein Ingenieur wohl, der einen Schlaganfall gehabt hatte und dann mit der Diagnose, beziehungsweise dann mit dieser Schlaganfalldiagnose in den Rollstuhl kam, Sprachstörung unheilbar, noch, glaube ich, in den 50er ist, also nicht so alt ist, und ins Altersheim kam deshalb, ja, weil er eben Rollstuhl hatte und Sprachstörung. Und er hat sich zu Jesus bekehrt, und nachdem er sich zu Jesus bekehrt hat, jetzt vor kurzem, ist er aus seinem Rollstuhl rausgekommen, musste aber noch mit Stock gehen. Und er ist aus seinem Rollstuhl rausgekommen, und er hat wieder ab seiner Bekehrung wieder normal sprechen können. Halleluja. Musste noch am Stock gehen. Und jetzt letzten Sonntag bei der Taufe dort im Norden ist er mit dem Stock ins Wasser gegangen und ist ohne wieder rausgekommen. Halleluja. Preist den Herrn. Ist so stark, ha? Hammer. Geben wir mal Jesus die Ehre für seine wunderwirkende Kraft. Jesus, du bist der Herr, unser Arzt. Halleluja, du bist unser Arzt. Halleluja, und ich danke dir, Herr, für deine heilende Kraft. Komm, lass uns nochmal alle aufstehen. Alle die, für die jetzt noch nicht spezifisch gebetet wurde. Wir haben ja noch das Heilungsteam, das auch Hände auflegt für spezifische Sachen, für die noch nicht gebetet wurde. Aber ich setze gerade jetzt auch nochmal die heilende, wunderwirkende Kraft frei, hier im Raum und über Livestream. Jeder Einzelne, der zuschaut, in dem Namen Jesu Christi. Danke, Vater, für deine heilende, deine wunderwirkende Kraft, die ausgeht heute Morgen hier. Danke, dass es nichts gibt, was sich in diesem Raum der Herrlichkeit halten kann, Herr, was Krankheit ist oder was Schmerz ist oder was Gebundenheit ist, Herr. Und danke, Jesus, dass du zur Tür geworden bist. Danke, dass du das Portal bist, Herr, in die Herrlichkeit Gottes, Herr. Wir sind durchgegangen aus Gnade, Herr, und wir stehen jetzt unter dem heilenden Salböl des Heiligen Geistes, der Kraft Gottes. Danke, Herr, dass deine Heilungspower wirkt, in jedem Einzelnen auch weiter wirkt, Herr, dauerhaft wirkt. Wir stellen uns drauf, dass auch all die Heilungen, die wir jetzt sofort testen konnten und sofort bezeugt wurden, Herr, dass sie dauerhaft bleibend sind, Herr, in Jesu Namen, dass jeder Einzelne, der Heilung empfangen hat, sich drauf stellt im Glauben, Herr, in Jesu Namen, Herr, dass deine wunderwirkende Kraft weiter wirkt, da wo es begonnen hat, da wo Symptome zurückgegangen sind bereits, Herr, aber vielleicht jetzt noch nicht ganz weg sind, danke ich dir, Herr, dass sie jetzt in den nächsten Stunden, Tagen und Wochen vollends ganz verschwinden, Herr. In dem Namen Jesus, weil deine heilende Kraft ist in den Körpern, Herr. Deine heilende Kraft wirkt Wunder, Herr. Deine heilende Kraft heilt die Kranken, Herr, befreit die Gebundenen, Herr, und es geschieht, Herr. Danke für eine Heilungsexplosion, die von hier heute Morgen ausgeht. Halleluja. Streck mal deine Hände aus, wenn du selber wieder anderen die Hände auflegen willst. Vater, in dem Namen Jesus, salbe diese Hände. Ja, zur Multiplikation, dass da, wo auch immer sie hingehen, Herr, dass Heilung explodiert, Herr, dass Wunder explodieren, Herr, dass Jochs von Krankheit weichen, Herr. Menschen, die vielleicht 18 Jahre, 38 Jahre, wie lange auch immer, gebunden waren durch irgendwelche Schmerzen oder Krankheiten, danke, dass sie geheilt werden, Herr, wenn diese Söhne und Töchter Gottes ihnen die Hände auflegen, Herr. Dafür preisen wir dich, Herr. Dafür danken wir dir, Herr. Danke, Herr, dass wir alle Söhne und Töchter sind, Herr, wenn wir Jesus aufgenommen haben und damit Portale in deine Herrlichkeit, so wie Jesus das erste Portal war, als er damals dem Lahmen begegnet ist, ist der Lahme diesem Portal der Herrlichkeit begegnet. Und ich danke dir, Herr, dass wenn heute Menschen uns begegnen, dass sie dann diesem selben Portal der Herrlichkeit begegnen. In Jesu Namen. Ja, sei gesegnet mit seiner Heilungskraft. In Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Geben wir Jesus die Ehre. Halleluja. Preist den Herrn. Halleluja. Halleluja. Jetzt möchte ich dir einfach die Gelegenheit geben, bevor auch das Heilungsteam noch kommt. Wir wollen auch noch die Tücher segnen, weil das ist auch eine Möglichkeit, um Heilung zu multiplizieren. Aber wir wollen jetzt einfach dir die Gelegenheit geben, einfach hineinzusäen, auch in dieses Portal der Herrlichkeit Gottes hineinzusäen, das, was er dir zeigt, hineinzusäen, einfach ein Saatkorn hineinzusäen von deinen Finanzen, so wie er dich führt und leitet. Wir geben hier Eimer durch und du hast, wenn du live hier dabei bist, hast du immer die Möglichkeit, entweder in bar zu geben oder aber eine Verpflichtungserklärung auszufüllen. Die eine Hälfte tust du in den Eimer rein, die andere Hälfte nimmst du mit nach Hause. Da hast du die Kontonummer drauf und dann kannst du überweisen in den nächsten Tagen. Genauso, wenn du über Livestream zuschaust, dann hast du hier die Daten für Überweisungen, ja, oben die IBAN, die Kontonummer, dann die PayPal-Möglichkeit oder aber auch per Kreditkarte kannst du geben. Tu einfach das, was er dir jetzt zeigt. Halleluja. Wir wollen einfach die Eimer durchgehen und während wir sie durchgehen, werde ich noch kurz einfach vorlesen, was auch jetzt gerade an E-Mails auch reingekommen ist, an Wundern, die während dem Gottesdienst passiert sind. Und ihr gebt einfach so lange die Eimer durch, ihr Ordner, und jeder im Raum tut das, was Gott ihm gezeigt hat. Wenn du glaubst, dass hier eine offene Tür ist, verstehst du? Gott hat uns eine wirksame Tür gegeben. Ich habe es ganz am Anfang in der Begrüßung gesagt, mit den Worten von Paulus. Er hat uns eine wirksame große Tür geöffnet. Übrigens nicht, ja, in den Raum der Herrlichkeit, aber übrigens auch, um diese Herrlichkeit Gottes weit, weit, weit zu verkünden. Ja, ich habe es erzählt, glaube ich, letzten Sonntag schon, als ich jetzt in den USA war, habe ich ja 19 Fernsehsendungen aufgenommen, Growing in Glory. Und diese 19 Fernsehsendungen werden nicht nur ab Oktober über diesen Kanal von Sid Roth, It's Supernatural, gesendet werden, ISN, den Kanal, der weltweit empfangbar ist, sondern es wird auch gesendet werden über einen speziellen TV-Sender, der von Zypern aus sämtliche, weiß ich nicht genau, aber 46 vor allen Dingen muslimisch geprägte Nationen erreicht, im ganzen Nahen Osten, Türkei, Syrien, Irak, Iran, Nordafrika, Israel, all diese Länder erreicht, und dort werden diese Sendungen mit dem Titel In der Herrlichkeit wachsen, und da setze ich einfach auch diese heilende Kraft frei, diese Herrlichkeit Gottes, ich rufe zur Bekehrung auf und so weiter, und 500 Millionen Menschen haben das Potenzial, diese Sendungen zu hören oder zu sehen, besser gesagt, in der Fernsehsendung. Also Gott hat uns wirklich eine große offene Tür gegeben. Halleluja, Amen. Preist den Herrn, eine große offene Tür. Und in diese offene Tür darfst du jetzt hineinsäen, wenn du gibst, du säst damit auch hinein in die Ernte, du säst hinein in die Verbreitung der Botschaft, und du fragst einfach den Heiligen Geist, was du tun sollst in aller Freiheit, und tust es, was er dir zeigt. Wenn du über Livestream zuschaust, tu es einfach mit den entsprechenden Daten, die dir jetzt eingeblendet werden, das, was er dir gezeigt hat. Halleluja. Hier kam gerade eine E-Mail rein von jemandem, der schreibt: Lieber Pastor Karl, während des heutigen Wundergottesdienstes habe ich soeben Heilung für meine beiden Knie erlebt. Sie sind nach vielen Jahren wieder richtig schmerzfrei und mein Nacken ist frei und ich kann den Kopf ohne Einschränkungen wieder voll bewegen. Ich kann wieder hüpfen und springen und den Herrn ohne körperliche Einschränkungen loben und ehren. Halleluja. Preis dem Herrn. Danke für deine Gnade. Es ist gerade jetzt während des Gottesdienstes passiert. Halleluja. Jemand anders schreibt: Während des Gottesdienstes ist die Blasenschwäche weniger geworden. Amen. Gott sei die Ehre. Liebe Grüße, Steffen. Ich hoffe, dass es getestet hat, ja, aber ich gehe davon aus, sonst würde es nicht schreiben. Halleluja. Amen. Jemand anders schreibt: Hallo, beim Gottesdienst heute hatte ich Heilung in Schulter- und Kreuzbereich und linkes Sprunggelenk. Im Sprunggelenk kribbelt es immer noch, Heilung fließt und ich fühle mich federleicht seither. Schmerzen in Schulter- und Sprunggelenk sind schon seit 21 Jahren immer wiederkehrend gewesen. Seit Tod meines Vaters und einem finanziellen Verlust einige Monate darauf, die finanziell immer wiederkehrenden Verluste auch seither, bin mir sicher, auch finanziell fließt jetzt Heilung. Danke, Jesus. Bin so frei jetzt. Danke, Jesus. Ja, Vater, ich setze diese finanzielle Heilung auch frei. In Jesu Namen. Ja, auch über jedem Einzelnen, der gegeben hat heute Morgen. Weil es ist tatsächlich ein geistliches Gesetz. Gib und es wird dir gegeben werden. Und ich danke dir, Herr, dass diese heilende, wunderwirkende Kraft nicht nur im Bereich des Körpers fließt, sondern auch im Bereich der Finanzen, Herr. Und so setze ich frei, dass da, wo Finanzen krank waren, dass sie gesund werden. Da, wo Minus war, dass Plus Fluss kommt. Da, wo Probleme waren, Herr, dass Überfluss kommt, Herr. Du sagst in deinem Wort, ein gerütteltes, geschütteltes und überfließendes Maß werde ich in deinen Schoß geben. Denn mit dem Maß, mit dem du misst, wird dir wiedergegeben werden. Und so setze ich das frei in dem Namen Jesus. Multiplikative Ernte, auch im Bereich der Finanzen. Halleluja. In Jesu Namen. Empfangest du, der du gegeben hast. Empfangest du, der du einfach dich danach ausstreckst. Empfangest Michaela über Livestream, die du dieses Zeugnis geschrieben hast. Halleluja. In Jesu Christi Namen. Gib mir Jesus nochmal die Ehre. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Lass uns nochmal zusammen aufstehen. Lass uns nochmal zusammen aufstehen, weil ich habe jetzt noch was ganz Wichtiges. Halleluja. Auch für alle im Livestream. Bleibt dran. Bleibt dabei, weil ich habe noch was ganz Wichtiges. Ich sehe euch, wenn ihr rausgeht. Halleluja. Halleluja. Aber ich habe noch was ganz Wichtiges, weil ich habe gesagt, und das war der Inhalt der Predigt, es gibt nur ein Portal in die Herrlichkeit Gottes. Es gibt nur ein Portal in diesen Raum der Heilung. Es gibt nur ein Portal, durch das du aus Gnade freien Zugang hast. Du musst nichts dafür tun, du musst nichts dafür machen, sondern du kannst es aus Gnade empfangen. Es gibt nur einen, der den Weg dafür frei gemacht hat. Und dieser eine ist Jesus Christus. Und wenn du heute Morgen hier bist oder über Livestream zuschaust und du bist entweder noch nie bewusst durch dieses Portal Jesus Christus wirklich hindurchgegangen, was so viel heißt wie, du hast noch nie bewusst ihn zum Herrn deines Lebens gemacht. Du hast noch nie gesagt, ja, Jesus, du bist der Herr meines Lebens. Du bist mein Weg. Du bist meine Wahrheit. Du bist mein Leben. Weil das ist das Entscheidende, ja. Jesus kann der Weg, die Wahrheit und das Leben sein, irgendwo, für irgendjemand. Er muss es für dich werden. Wenn du also noch nie bewusst persönlich diese Entscheidung getroffen hast, ihn zu deinem persönlichen Weg zu machen, ihn zu deinem persönlichen Herrn zu machen, dann möchte ich mit dir und für dich heute Morgen beten, ganz persönlich. Weil weißt du, du kannst dich nicht darauf verlassen, dass deine Eltern Christen waren oder dass dein Onkel Pfarrer ist oder was auch immer, dein Urgroßonkel Missionar in China war oder sonst irgendetwas, sondern du brauchst diese eigene persönliche Beziehung zu Gott. Du brauchst diese eigene persönliche Entscheidung. Und wenn du noch nie diese Entscheidung getroffen hast, dann ist heute der Tag gekommen, wo du aus dem alten, sage ich mal, aus dem Machtbereich des alten Denkens austrittst und hineinkommst in den Machtbereich der Gnade und des neuen Bundes. Und wenn du das möchtest, dann möchte ich einfach, dass du mir gleich ein Handzeichen gibst und so, dass ich für dich beten kann und mit dir beten kann. Wenn du über Livestream zuschaust, kannst du mir eine E-Mail schreiben an wunder@glorylife.de, dann schicken wir dir was Kleines zu. Auch wenn du heute Morgen hier bist oder über Livestream zuschaust und du sagst, ja, ich habe schon mal mich für Jesus entschieden und ich habe ihn schon mal zum Herrn meines Lebens gemacht, aber du bist wieder davon weggekommen von diesem Leben. Du hast dich wieder von ihm entfernt. Vielleicht sind Dinge zwischen dich und ihn gekommen. Ja, das Wort macht so deutlich, ja, Sünde trennt uns von Gott. Wenn wir sündigen, selbst wenn es Dinge sind, die wir tun, wo vielleicht die ganze Gesellschaft sagt, es ist gar keine Sünde oder niemand heutzutage mehr glaubt, dass es Sünde ist, trotzdem sind es Dinge, die dich von Gott trennen. Aber ich habe gute Nachricht für dich. Seine Gnade, sagt das Wort, durch sein Blut vergibt dir nicht nur, sondern reinigt dich auch von allem, was dich irgendwie von Gott getrennt hat. Und wenn du sagst, jawohl, das brauche ich heute Morgen, ich brauche diese Reinigung, ich brauche diesen Neuanfang. Oder aber du brauchst einfach, du machst zum ersten Mal in deinem Leben wirklich Jesus zum Herrn deines Lebens. Und du sagst, ja, ich möchte heute Morgen diese Entscheidung treffen. Dann einfach da, wo du jetzt bist. 1, 2, 3, streck einfach deine Hand aus, sodass ich sehen kann. Streck einfach deine Hand aus und halt sie ausgestreckt, sodass ich sehen kann. Ja, da ist jemand, wo ist noch jemand? Da hinten ist jemand, wo ist noch jemand? Halt sie einfach ausgestreckt, deine Hand, sodass ich sehen kann. Halleluja. Danke. Ist noch jemand da, der sagt, jawohl, ich möchte jetzt einfach diesen Neuanfang machen oder ich möchte jetzt in dieses Leben hineinstarten oder ich möchte jetzt etwas bereinigen, etwas loswerden, was mich gehindert hat, in die Gegenwart Gottes zu kommen. Da ist auch noch jemand. Ist noch jemand da? Weil dann wollen wir jetzt gleich zusammen beten. Ich möchte mit dir beten, für dich beten und ich möchte einfach ein Gebet mit dir sprechen und wir wollen das festmachen in der Gegenwart Gottes. Ist noch jemand da heute Morgen, der einfach diese Entscheidung heute Morgen noch festmachen muss? Halleluja. Ich glaube, dass noch jemand da ist, Halleluja, der sich noch nicht gemeldet hat. Pass auf, wir machen Folgendes. Die sich gemeldet haben, kommt ihr einfach mal schon mal hier nach vorne, weil ich möchte einfach mit euch und für euch beten. Kommt ihr einfach schon mal nach vorne, die sich gemeldet haben, die wissen, jawohl, ich brauche das heute Morgen. Komm einfach nach vorne, ja, komm einfach ganz schnell aus den Reihen raus. Halleluja, gebt ihnen mal einen kräftigen Applaus. Alle, die sich gemeldet haben, komm einfach ganz schnell nach vorne. Komm ganz schnell nach vorne. Jeder, der es einfach festmachen will, da hat sich noch jemand gemeldet, glaube ich, komm nach vorne. Ja, wenn dich das betrifft, komm einfach ganz schnell nach vorne. Wenn noch jemand da ist, der einfach sagt, jawohl, ich sollte auch hier vorne stehen, ja, herzlich willkommen. Super, herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Halleluja. Ist noch jemand da? Ist noch jemand da, der sagt, ja, ich möchte das heute Morgen festmachen? Dann komm einfach noch dazu. Ja, wenn du eine Entscheidung treffen musst, auch über Livestream. Ja, Gott wartet auf dich. Ich spüre das, da ist noch jemand heute Morgen. Ich glaube, eine Person ist mindestens noch da, die von Gott gerufen wird, aber sich irgendwie bisher nicht getraut hat, nach vorne zu kommen. Aber, da kommt sie schon. Halleluja. Preist den Herrn. Amen. Gebt mir Jesus die Ehre. Halleluja. Danke, Jesus. Herzlich willkommen. Komm einfach hier zu mir, weil ich möchte gern für dich beten. Genau. Ja, Halleluja. Komm einfach daher, weil ich möchte gern für dich beten. Keine Angst, ja. Halleluja. Danke, Jesus. Und wir wollen einfach Folgendes machen, auch ihr, die ihr über Livestream zuschaut. Betet mir einfach folgendes Gebet jetzt laut nach, weil es heißt in seinem Wort, wer mit seinem Herzen glaubt, dass Jesus aus den Toten auferstanden ist und wer mit seinem Mund bekennt, dass er der Herr ist, der wird gerettet werden. Deswegen möchte ich mit euch zuerst ein Gebet beten, das ihr laut nachsprecht und dann möchte ich euch die Hände auflegen und für euch beten und das freisetzen in eurem Leben. Okay? Also schließt eure Augen, auch ihr über Livestream, die ihr das mitbeten möchtet, schließt deine Augen und sag, Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du den Weg freigemacht hast für mich, um zum Vater zu kommen. Danke, dass ich durch dein Blut Vergebung habe für jede Sünde, für alles, was ich falsch gemacht habe. Danke, dass es in dir keine Verdammnis mehr gibt, sondern du hast gesagt, wer dich aufnimmt, dem gibst du die Macht, ein Kind Gottes zu sein. Ich nehme dich auf heute Morgen, Herr Jesus. Komm in mein Herz. Mach du jetzt mein Leben neu. Vergib mir, was ich falsch gemacht habe. Reinige mich durch dein Blut. Heiliger Geist, ich empfange jetzt das Leben Gottes. Halleluja. Einen Neuanfang, neues Leben. Amen. Amen. Und Vater, ich danke dir von ganzem Herzen. Diese kostbare Schwester, ich danke dir, Herr, dass sie gerade jetzt durch dein Blut neu gemacht ist, Herr. Neu geschaffen in Christus Jesus. Danke, Herr, dass ihr vergeben ist. Ja, ich spreche euch das allen, die ihr hier vorne seid und auch die über Livestream zuschauen. Ich spreche euch das zu. Euch ist vergeben. Wo ihr irgendetwas falsch gemacht habt, euch ist vergeben. Durch die Kraft des Blutes von Golgatha, da gibt es keine Verdammnis mehr. Die Trennung ist aufgehoben. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Und ich setze jetzt das neue Leben Gottes frei in dir. In dem Namen Jesu Christi. Setze jetzt das neue Leben Gottes frei in dir. Die Kraft des Heiligen Geistes, das Öl seiner Salbung und seiner Heilung. Oh, Heilung durch deinen gesamten Körper. Oh, Halleluja. Befreiung vom Joch der Knechtschaft. Jetzt. Oh, frei und los. Oh, in Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Ja, siehe, ich mache alles neu. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Oh, danke, Vater. Ja, empfange sein neues Leben. Es ist in dir. Sein Geist ist auf dir. Halleluja. Danke, Jesus. Er hat dich erlöst. Er hat dich bei deinem Namen gerufen. Du gehörst ihm. In Jesu Namen. Halleluja. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Vater. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Und ihr über Livestream, schreibt mir einfach eine E-Mail an wunder@glorylife.de, wenn du Jesus gerade jetzt in deinem Leben aufgenommen hast. Ihr, die ihr hier vorne seid, das sind noch ganz liebe Freunde von mir, die noch weiter gern für euch beten wollen. Und ihr dürft einfach mit ihnen gehen. Ja, genau, schau, da ist die Astrid, genau. Sie ist noch bereit, weil ich kann nicht länger beten, aber sie ist noch bereit, für, einfach für euch weiter zu beten und euch weiter zu dienen und euch auch noch was Kleines zu schenken. Gebt mal ihnen nochmal einen kräftigen Applaus. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Preis den Herrn. Wir wollen jetzt noch die Tücher segnen, weil das ist auch eine Möglichkeit, wie Heilung sich multipliziert zu Menschen, die nicht hier sein können heute Morgen. Aber durch diese Tücher, gemäß Apostelgeschichte 19,11, speichert sich die heilende, wunderwirkende Kraft und sie geht dorthin, wo die Kranken sind. Oh, heute Morgen ist wirklich stark Heilungskraft. Wirklich, es ist pure Heilungssalbung. Halleluja. Wie von euch glauben, dass Kranke gesund werden, wenn diese Tücher ihnen aufgelegt werden? Wir haben so viele Zeugnisse davon auch. Gerade jetzt übrigens, da habe ich ein Zeugnis bekommen. Halleluja, fällt mir gerade ein hier. Halleluja. Hier, meine Kollegin bat mich am Freitag für sie zu beten. Sie hatte starke Schmerzen in ihrer rechten Hüfte. Ich betete für sie, gab ihr auch ein Heilungstuch mit und erklärte ihr bezüglich der Heilungstücher mit der Hilfe der Bibel, Apostelgeschichte 19,11 und die Zeugnisse, die dadurch geschahen. Genau das, was ich gerade gesagt habe. Am Sonntag schrieb sie mir, dass seit dem Moment, als sie das Heilungstuch auf die betroffene Stelle aufgelegt hatte, verschwanden alle Schmerzen komplett. Es ist ein Wunder, schrieb sie. Halleluja. Preist den Herrn. Amen. Halleluja. Streckt euch Hände aus, weil die heilende Kraft ist in euch. Ihr seid das Portal für die Heilung Gottes. Ihr seid das Portal für das heilende Salböl Gottes. Danke, dass dieses heilende Salböl Gottes jetzt in diese Tücher hineinfließt. In dem Namen Jesu Christi, Herr. Und wo immer diese Tücher aufgelegt werden, Herr, fließt dieses Salböl Gottes hin und die Kranken werden gesund, Herr. Dämonen fahren aus, Herr. Tote werden auferweckt, Herr. Und Verlorene werden errettet. Danke für deine heilende Kraft. Danke für eine große, weite Tür für deine Herrlichkeit, die du uns geöffnet hast, Herr. In Jesu Namen. Halleluja. Amen. Oh, preis den Herrn. Wie viele von euch sind dankbar für alle diese Möglichkeiten, wirklich die heilende Kraft Gottes weiterzugeben? Halleluja. Durch die Tücher, über Internet, über Livestream, auch wenn Leute später noch die Botschaft hören werden, weißt du, die heilende Kraft ist außer Raum und Zeit, dann passieren immer noch genauso Heilungen. Halleluja. Das ist einfach der Hammer, diese Möglichkeiten, die Gott uns gegeben hat. Die Fernsehen, ja, er hat uns wirklich eine große geöffnete Tür gegeben. Millionen, ja, hunderte Millionen Menschen mit der Botschaft der Herrlichkeit Gottes zu erreichen. Halleluja. Preist den Herrn. Okay, ihr Lieben, jetzt kommen gleich noch die Ansagen, die der Roland uns noch weitergibt. Und ach so, ja, eine Sache auch noch wichtig. Wir werden bald auch wieder eine Taufe hier im Süden machen, also hier in Stuttgart machen. Wenn du noch nicht getauft bist als Erwachsener aufgrund deines Glaubens oder du jemanden kennst, der noch nicht getauft ist, sag ihnen Bescheid. Sie sollen sich anmelden mit dem blauen Formular, das am Infotisch ausliegt, für die nächste Taufe. Die findet dann hier immer im Anschluss an einen Sonntagsgottesdienst statt. Also, da bauen wir dann hier das Becken auf. Also melde dich an, wenn du da bei der nächsten Taufe dabei sein willst. Wir sagen dann den Termin, geben wir dann bekannt. Okay, gut. Ansonsten ist jetzt natürlich gleich im Anschluss das Heilungsteam bereit. Und außerdem auch für alle, die über Livestream zuschauen, eine Stunde nach Ende des Gottesdienstes könnt ihr anrufen auf unserer Hotline 0715817 5810. Jetzt noch nicht, sondern erst, wenn der Gottesdienst zu Ende ist. Weil nach dem Schlusssegen, dann wird die Nummer nochmal eingeblendet, dann könnt ihr anrufen eine Stunde lang und diese heilende Kraft auch über Telefon empfangen. Ja, sagt es einfach euren Freunden, Bekannten, Verwandten weiter, die vielleicht jetzt gar nicht zugeschaut haben, aber sagt ihnen weiter, sie können anrufen und auch über Telefon noch die heilende Kraft empfangen. Okay, gut. So, dann kommt der Roland und gibt euch die Ansagen und dann komme ich nochmal zum Schlusssegen. Amen. Gebt mal dem Roland mal einen Applaus. Halleluja. Okay. Gott tut Wunder, so wie vor 2000 Jahren auch heute noch. Ist es nicht toll? Halleluja. Amen. Ja, jetzt kommen die Ansagen. Bitte alle Eltern, die vorher ihre Kinder im Kinderdienst abgegeben haben, jetzt im Anschluss an den Gottesdienst persönlich wieder abholen. Im Café gibt es noch Kaffee, Brezeln und süße Stückle. Im Außenbereich gibt es keine Maskenpflicht mehr, also genießt die Zeit der Gemeinschaft. Heute Abend 19.30 Uhr Herrlichkeits- und Wundergottesdienst in Hamburg im Leonardo Hotel, Mexiko Ring 1. Ja, betet auch mit dafür. Anmeldung bitte per SMS hier auf der Webseite. Montag, 16.08. 19 Uhr, Glory Life Mitarbeiterabend im Leonardo in Hamburg mit Pastor Georg und Irina und Team, dem Hamburger Team. Bitte betet auch da dafür. Dienstag, 17.08., da sind wir wieder hier, 19.30 Uhr, Glory Life Intensivabend mit Lobpreis, Gaben des Geistes, Predigten. Das ist immer eine starke, intensive Zeit in der Herrlichkeit Gottes. Ja, seid möglichst live mit dabei. Livestream gibt es für Abonnenten und Schüler. Am Donnerstag, 19.08. ab 19 Uhr wieder Gebet für ein frisches Wirken des Geistes in den Nationen mit mächtiger Erweckung und neue Kraft der Kraft und der Herrlichkeit in unser aller Leben. Also seid alle mit dabei, auch hier gibt es einen Livestream. Das Gebet geht dann nahtlos über und zwar 19.30 Uhr dann Glory Life Schule für übernatürliche Weltveränderer, also für euch auch wieder hier im Zentrum. Seid möglichst live mit dabei, um auch von den Aktivierungen optimal zu profitieren. Anmeldung zur Schule, da gibt es am Infotisch ein Formular oder online und über die Webseite oder über schule.glorylife.net. Wer noch nicht zur Schule angemeldet ist, der darf dreimal schnuppern und dann sich anmelden. Also darf er mit dabei sein. Freitag 20 Uhr, 19 Uhr, da ist wieder Connected, der besondere Gottesdienst für Jugendliche und junge Erwachsene von 13 bis 25 Jahren, auch wieder hier im Zentrum. Und am Samstag, am 21.08., 14 Uhr, Evangelisationseinsatz im Stuttgarter Zentrum, und zwar auf dem Schlossplatz. Treffpunkt ist das die Herzog-Christoph-Statue gegenüber der Boltstraße. Hier gibt es Predigten, Glücksrat, Infotisch. Und jeder, der gerne mit dabei sein möchte, ist herzlich dazu eingeladen. Es geht noch weiter. Sonntag, 22.08. um 10 Uhr, hier wieder Herrlichkeitsgottesdienst mit anschließendem Heilungsdienst. Also lade Freunde, Bekannte ein und Verwandte. Parallel ist wie immer Kindergottesdienst für alle Kinder von 0 bis 16 Jahren in 4 Gruppen. Die Anmeldung ist zwischen 9.45 Uhr und 10 Uhr. Alle anderen wichtigen Termine findet ihr im Aufbruch für Juli, August am Welcome-Tisch und im Infoständer. Auch hier wieder viele aktuelle Berichte aus dem Gemeindeleben. Und dann möchten viele Leute gerne hierher kommen, sonntags zu den Gottesdiensten, haben aber keine Fahrmöglichkeit. Und deshalb suchen wir Mitfahrmöglichkeiten für die Leute, die gerne hierher kommen möchten, und zwar aus Esslingen, Göppingen, Eichstätt, Sindelfingen, Sinsheim, Heilbronn und Freiburg. Bitte meldet euch bei Astrid, wenn ihr jemanden zum Gottesdienst mitnehmen könnt. Und dann suchten Vollweise aus unserer Glory Life Gemeinde in Magotes, das ist ja in Uganda, einen neuen Paten oder eine Patin, und zwar ist es der Andrew Okware, 10 Jahre jung, freut sich, wenn du ihn unterstützen möchtest. Die Patenschaft beträgt monatlich 45 Euro, können sich auch gerne zwei Personen die Patenschaft teilen. Das ist dann für jeden 22,50 im Monat. Und wenn du nähere Infos möchtest, dann komm bitte auch auf Astrid zu. Ja, ich wünsche euch jetzt noch den allerbesten Sonntag und die allerbeste Woche. Amen. Preist den Herrn. Halleluja. Sag zu deinem Nachbarn, du bist ein Portal in die Herrlichkeit Gottes. Wo immer du hinkommst, kommt das Zeitalter der Gnade zu den Menschen. Und das heilende Öl Gottes fließt. Du legst den Kranken die Hände auf und sie werden gesund. Du befiehlst den Dämonen und sie fahren aus. Du weckst Tote auf und du sprichst. Das Reich Gottes ist zum Greifen nahe. Und durch dich ist es zum Greifen nahe. Und in deinem Leben ist es zum Greifen nahe. Du wohnst am versteckten Ort des Höchsten. Und du bleibst im Schatten des Allmächtigen. Du bist behütet und beschützt. eingehüllt in der Blase der Herrlichkeit Gottes. Und das gilt heute, morgen und die ganze Woche und bis zur Entrückung. In Jesu Namen, du bist gesegnet. Amen. Halleluja. Habt den allerbesten Sonntag. Ihr seid gesegnet. Über Livestream wird jetzt die Nummer eingeblendet, 071-581-75810. Und dann kannst du anrufen, eine Stunde, also genau bis 2 Uhr kannst du anrufen. Probier es einfach so lange, bis du durchkommst und du wirst Heilungsgebet empfangen. Hier vor Ort ist jetzt das Heilungsteam noch bereit und legt den Kranken die Hände auf. Ich bitte um Entschuldigung, dass ich leider auf den Flieger muss. Wir müssen gehen, deswegen kann ich nicht mehr weiter beten hier. Aber wir haben ein starkes Heilungsteam, die alle mächtig in dieser heilenden Kraft Gottes dienen und die jetzt nach vorne kommen. Und einfach, wenn es noch irgendwas gibt, wofür noch nicht für dich gebetet worden ist während des Gottesdienstes, komm nach vorne, lass dir die Hände auflegen und du wirst die heilende Kraft Gottes empfangen. In Jesu Namen. Amen.